Essen dort. Ich muss mal pissen mit dem Bagger. Das ist doch lächerlich. Mit dem Superball. Ach, schau. Ich schau. Ja, was? Fragvogel. Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Freiheit. Ich gebe jetzt schön einen Keul. Talk Power granted. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Jahresrückblickfolge auf das Jahr 2023 bei den Rocket Beans. Ich bin der Stefan und bei mir heute dabei sind der Flo. Hi. Und der Andreas. Moin. Niki lässt schön grüßen, aber er hat es leider nicht in unsere Aufnahme geschafft, deswegen heute ausnahmsweise. Ja, ist durch den Qualitätscheck gefallen. Ja, genau. Du hast es gerade so gesagt, das klang irgendwie so. Nein, er hat keine Zeit. Ja, genau. Deswegen heute ausnahmsweise mal eine Jahresrückblicksfolge in nicht der kompletten Besetzung, aber immerhin haben wir es geschafft, mit Mühe und Not zu dritt zusammenzukommen. Ja. Und ja, Termine ist momentan schwierig irgendwie bei uns. Genau. So. Ja. Deswegen auch hatten wir jetzt auch ein bisschen längere Winterpause als eigentlich geplant, aber jetzt sind wir wieder da. Okay, würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Rückblick und wir haben uns überlegt, dass wir es dieses Jahr mal ein bisschen anders machen als sonst, wobei wir, glaube ich, schon viele Dinge ausprobiert haben. Letzten Jahr erinnere ich mich dran, dass wir zum Beispiel dieses Ranking von den ja. Showformaten, also von den Monatshighlights immer hatten, aber die sind ja dieses Jahr aus Gründen ja, es konnte ja so nicht stattfinden und ja, für dieses Jahr haben wir uns überlegt, dass wir einfach mal so einen Jahresrückblick anhand unserer eigenen Folgen machen und dann einfach mal drauf losquatschen, was uns denn zu den Themen alles so einfällt. Also, genau. Ihr beiden, seid ihr soweit? Ja. Ja. Und bekanntlich ist es ja so, wir hatten es gerade in einem Vorgespräch schon gesagt, dass wir ja über alle relevanten Themen reden immer, ne? Und niemand jemals das Gefühl hatte, dass wir irgendwas nicht besprochen haben, was vielleicht wichtig gewesen wäre für diese Person. Genau. dafür sind wir bekannt. Ja. Ja. Okay, dann fangen wir doch mal an. Unsere erste Folge im Jahr 2023 war die Folge 137 und da ging es unter anderem um Beef Junior. Das wurde, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, zu dem Zeitpunkt gerade angekündigt. Mhm. Dann One on One. Erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Da muss letztes Jahr im ja, das muss im Weihnachtsprogramm im Programm irgendwie gewesen was gelaufen sein. Sein, ja. Ja. Dann hatten wir noch, gut, den letzten Geburtstag. Das war so das erste größere, was im vergangenen Jahr lief. Mhm. Hatten wir ja auch besprochen. Genau, ja, also nicht in der Folge, aber also da haben wir drauf vor. Genau. Also das war so ein Preview. Erinnert ihr euch noch an den letzten Geburtstag, was denn da passiert ich ist? Ich hab null Plan. Also obwohl, war das mit dem, wo die Gäste so nach und nach kamen? Ja. War das, ne? Ich glaube, das war das. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nämlich, da war das, wo sie verschiedene Spiele gespielt haben und es gab einen oder mehrere Saboteure. Ja, aber war da nicht trotzdem Gäste, die dann kamen irgendwie? Ach so, die dann die Spiele durchgeführt haben. Ja, das stimmt. Ja, das genau, kann sein, ja. Wo Elias noch vorbeikam mit so einem Körbchen und ja, dann genau. Da die Sachen aufgebaut. Und ja. Stimmt, das war cool. Das war eigentlich eine witzige Idee auf jeden Fall, ja. Bin auch mal gespannt, was dieses Jahr zum Geburtstag passiert. Das ist jetzt auch schon in wenigen Tagen soweit, aber da sprechen wir später nochmal drüber. Ja, wobei ich halt, glaube ich, letztes Jahr auch gesagt habe zu der Geburtstagsidee, dass ich die an sich cool finde, aber halt irgendwie das auch ein bisschen so ein Beigeschmack hat, so nach dem Motto, also irgendwie, dass man ausgerechnet zum Geburtstag quasi so diese Zwietracht sieht, ja. Das ist schon ein bisschen fies. Ja, vielleicht wusste ich. Ja, hatte halt so diese Werwolf-Vibes, dass man halt dann, man kann sich gar nicht mehr trauen, es ging ja auch dann irgendwie, der Kuchen war doch das Ziel, ne? Oder ob der Kuchen genau, die mussten da Schlüssel sammeln, um die Box aufzumachen, die drei Kuchen verschlossen war. Aber ich fand nicht eine gute Idee auch so. Das hatte ja auch dann, dass sie die rauswählen mussten. Aber wie du schon sagst, dann wurde doch Janina rausgewählt und war doch total sauer und hat dann noch irgendwie, das werdet ihr schon sehen und so. War das nicht auch Johanna? Ich glaube, irgendwie gab es da auch ein bisschen, mehr. Aber ja. Stimmt, war ein bisschen, aber vielleicht war das schon geahnt, ein bisschen, dass es ein schwieriges Jahr für die Bohnen wird. Okay. Wer weiß. Ja, Hot Take. Ja. Vorstellung. Ja. Ja. Naja, gehen wir mal weiter. Dann haben wir ein großes Thema, die Scrabble-Nacht. Nein, Warte mal, was? Ja, es gab so eine. Also, das Scrabble ist cool. Ja. Das ist nicht, also, nichts gegen Scrabble noch. Die fand ich cool. Ja, also, so ist nicht. Ja, da gab es einen zweiten Teil. Aber was ich jetzt hinauf wollte, im Namen des Chats 2 wurde da angekündigt. Ach, war das auch in der ersten Folge noch? Oder wie? Nee, schon, in der zweiten. Ich bin schon in der zweiten Folge. Ach so, okay. Ja. Ich hab jetzt leider nicht die Termine, wann die Sachen dann wirklich stattgefunden haben. Aber da haben wir auf jeden Fall drüber gesprochen. Ja, gut, im Namen des Chats ist natürlich eine coole Sache. Und dann hatten sie ja diesmal ja nochmal, ich sag mal, eine Schippe draufgelegt. Auf jeden Fall. Bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich das zweite besser fand als das erste. Weil ich gerade nicht mehr zuordnen kann, was nochmal das erste und was nochmal das zweite war. Das erste war mit der Influencerin, die den Mord begangen hat. Ja, weil das fand ich eigentlich von der Story her, sag ich mal, ganz cool. Aber was war denn das zweite? Was ist denn das da noch? Da war doch auch ein Mord. Ach, da war Kuro, glaube ich. Nee, Kuro war beim ersten, der ermordet. Der war dann beim zweiten Mal. Das zweite Mal war, wo eine Streamerin quasi Mord begangen haben sollte während des Streams. Nee, das war das erste. Nee, ich dachte, das war das erste, so wie es mir gerade erklärt wurde. Ja, aber war das nicht mit dem zweiten, wo quasi, also ich spoilere das jetzt, dass quasi das Schild, was an dem Kunden hing, an der Tür hing, wo der Elektriker, dass das quasi den gleichen Tippfehler hatte wie in der Bio von ihr? Ja, das kann schon sein, ja. Oh Gott, ich sehe schon. Also, weil ich bin nämlich auch, also vom Gefühl her hätte ich nämlich auch gesagt, dass es eher das zweite gewesen ist. Aber ich weiß halt auch nicht mehr. Es gab einen Mord, Janina hatte quasi, es gab diesen Plan dann, sie hätte es vom Weg her geschafft und hat gesagt, sie kann das nicht gewesen sein, weil sie ja quasi, im ersten wurde aufgelöst, dass es quasi eine Aufzeichnung war, die gesehen wurde und sie nicht auf den Chat reagiert hat, weil es ein Live-Chat, also nicht auf den Live-Chat reagiert hat. Und im zweiten war es so, dass quasi rauskam, sie war die Mörderin, weil sie quasi in ihrer Bio hat sie den gleichen Tippfehler gemacht wie auf dem Zettel für den Monteur, dass die Person in ihrer Wohnung bleiben soll, weil irgendwie zum Ablesen kam. Stimmt. Und der war quasi der Hauptverdächtige. Ja, du hast recht. Im ersten war Katjana auch die Angeklagte und im zweiten Janina. Ah ja, okay, nee, weil dann fand ich nämlich den zweiten Teil auf jeden Fall, also das zweite auf jeden Fall besser. Also nicht, dass das erste schlecht war, sondern es war einfach nur nochmal eine Steigerung. Ja, wobei ich beim ersten hatte ich das Gefühl, dass das Miträtseln seitens der Community größer war. Ja, das kann schon sein, weil diesmal hatten sie, glaube ich, extrem viel auch so, ja, also ich glaube, es war einfach sehr schwer, das irgendwie so nachzuvollziehen, glaube ich. Ja. Und es war leider, also die Auflösung war so ein bisschen, da waren die Theorien teilweise spektakulärer als am Ende der große Beweis dann so, ne? Leichte Enttäuschung zu spielen. Hatten wir auch in unserer Folge, meine ich, auch so besprochen. Ja. Kann sein, ja. Ja. Kann man natürlich auch jetzt schön gegengucken. Also wenn ich jetzt sage, das fand ich echt gut und dann vielleicht in der Folge habe ich vielleicht gesagt, das ist totale Grütze, richtig scheiße, hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, aber so nach dem Jahr ändern sich ja auch verschiedene Dinge. Ja. Aber ich staune, dass es erst ein Jahr her ist. Ich hätte das jetzt echt viel weiter in der Vergangenheit. Ich auch, ehrlich gesagt, aber ja, keine Ahnung. Auch Beef Junior war eigentlich auch ein gutes Highlight gleich am Anfang. Also, wir haben es auf jeden Fall in diesem Jahr besprochen. Ja. Tja. Na gut. Gut, ich recherchiere das mal nebenher, wann das eigentlich gelaufen ist. Kann das sein, dass im Dezember das Finale war und wir haben das dann im Januar nur noch ausgewertet? Es ist durchaus möglich, ich gucke gerade mal. Bei Beef, das könnte sein, ja. Ah, shit, warte mal, Entschuldigung, ich habe gerade Dings gehabt. Alter, what the fuck, okay, also ich weiß gerade nicht, wonach du geguckt hast, ja. Stefan, aber im Namen des Chats 2 lief am 7. Mai 2022. Warum haben wir dann am 16. Januar 2023 nochmal über im Namen des Chats 2 gesprochen? Ja, vielleicht ist das einfach, guckst du gerade bei unserem Jahresrückblick? Oh, verdammt. Das ist durchaus möglich, ja. Eventuell lag es daran. Der große Eklat hier beim Beanstalk. Mein Fehler. Aber ihr habt auch lange gebraucht, um es zu merken. Ja, war nur ein Test. Ja. Aber es ist uns aufgefallen, das ist schon mal positiv. Ja. Das war nur ein Test. Geht gut los heute. Ja. Naja, gut. Haben wir jetzt für uns alle die letzte Stunde. Ja. Sprechen wir weiter über etwas, das auf jeden Fall in diesem Jahr lief, und zwar das Finale von Telema. Oh ja. Es ist auch ein bisschen traurig, also weil Telema ja leider nicht weitergeht. Mhm. Aber ich habe das so gefeiert. Also es ist wirklich ganz toll. Und wenn das jemand noch nicht gesehen hat, dann guckt euch das bitte nochmal an. Also es ist wirklich sehr, sehr gut. Und ich kann sogar empfehlen, so habe ich es gemacht. Ich habe es nicht nur einmal gesehen, ich habe es zweimal gesehen, weil ich mir danach noch die Reactions auch nochmal angeguckt habe von dem Kram. Ja, echt richtig, richtig gutes Rollenspiel. Und ja, schade, dass es nicht weitergeht. Ja, ja, Telema muss auch sagen, ich war ja anfangs sehr skeptisch, weil ich meistens skeptisch bin, wenn es ja Dinge auf dem Sender gibt, wo viele, viele Externe dabei sind. Und diesmal waren es ja die, die Spielenden waren ja nur Externe, die ja extra dafür gecastet wurden. Aber es war eine sehr, sehr schöne Truppe, die sie da zusammengestellt haben und auch von Steffen das ganze Ding sehr schön geleitet und auch eine coole Story. Und da bin ich auch sehr traurig drum, dass es nicht weitergeht. War ja lange in der Schwebe, aber wurde dann im Laufe des Jahres irgendwann bekannt gegeben. Ja, nee, ja. Kommt nicht mehr. Mhm. Andreas, hast du Telema überhaupt gesehen? Oder? War ich gar nicht so investiert, leider. Fand ich jetzt Tor nach Carcosa irgendwie interessanter, mochte ich das Setting mehr. Mhm. Telema war ich gar nicht so drin, nee. Okay. Hm, naja. Ja. Auch du darfst dich mal irren. Lief das denn komplett auf dem Extra-YouTube-Kanal oder war das auch Teil vom, war das auch auf? Das war doch ja, mit Würfelbande, oder nicht? War das live? Nee, live haben sie es nicht gemacht, ne? Es war nur nach, nee, stimmt, war ja immer nachbearbeitet. Ja. Nee, es kam nur auf dem Würfelbande-Kanal, ja. Mhm. Ja, dann habe ich das quasi nur ein bisschen im Forum verfolgt und wenn wir es besprochen haben, habe ich auch einmal reingeschaut, weil ich habe da keinen, nicht so rein, bin da nicht so reingekommen. Oh, und nur weil ich jetzt gerade gesagt habe, die Reactions, ich weiß gar nicht, ob man die noch findet. Weil das war ja dann immer über Twitch. Ich weiß gar nicht, ob das noch, also ja. Bei manchen Kanälen wird das ja nicht gespeichert. Also das was, wahrscheinlich eher nicht mehr. Aber ich kann euch empfehlen, im Nachhinein könnt ihr euch nochmal das Interview von uns mit Lotti und Nico anhören. Oh ja, das war auch dann kurz danach, das haben wir dann. Genau, die beiden haben dann auch ein bisschen drüber geplaudert mit uns, was denn so hinter den Kulissen für sie ablief oder wie sie überhaupt da hingekommen sind und so weiter. Also ja, auch das war eine interessante sehr, Story auf jeden sehr Fall. Sehr schönes Interview mit den beiden. Ja. Wir sind auch beide sehr sympathisch, auf jeden Fall. Ja. Also so auf den ersten Eindruck kann man natürlich jetzt nicht wissen, wir kennen sie nicht persönlich, aber genau. Ne, so, also macht er einen sympathischen Eindruck. Ja, und Nico hat ja immer noch seinen YouTube-Kanal auf jeden Fall. Ja, ach so, ja, einzeln kann man denen auf jeden Fall noch irgendwie folgen. Ich weiß jetzt gar nicht, die anderen habe ich so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich habe die, ehrlich gesagt, alle so ein bisschen aus den Augen verloren. Okay. Aber es gibt da auf jeden Fall, also man kann auch noch mal in dem Interview auf jeden Fall noch mal hören. Ich glaube, da gibt es auch so ein paar Empfehlungen, was man sich noch vielleicht angucken kann. Oder auf welchen anderen Kanälen man die vielleicht noch zu Gesicht bekommen könnte. Genau. Gut, gehen wir mal weiter. Dann in der nächsten Folge von uns ging es dann gleich ums Eingemachte. Da habe ich ja als Thema nämlich um Hogwarts Legacy. Genau. Und um die wirtschaftliche Lage von RBTV. Ja, nee, war schon, also war natürlich schon eine krasse Folge so, ne? Ja. Also wirtschaftliche Lage, wissen wir ja jetzt auch Bescheid, hat sich noch lange gezogen, das Thema. Mhm. Ist eigentlich immer noch nicht so richtig vom Tisch, würde ich sagen. Wobei jetzt ist ja zumindest die Kurzarbeit zu Ende. Ja. Und es klingt alles wieder ein bisschen positiver, wie ja, ich meine, Kurzarbeit ist zu Ende, dafür hat man halt mehrere Leute entlassen. Ja, weiß ich halt auch, nicht. Ja. Wollte ich auch sagen, dass das Team wurde halt gesund geschrumpft. Also vielleicht musste dieser Schritt jetzt auch einfach gemacht werden, damit halt auch wieder dann so ein kleiner Neuanfang dann starten kann. Ne? Mhm. Ja, kann schon sein. Also es ist natürlich von außen schwer zu beurteilen. Ja. Ja. Ja, ich würde trotzdem persönlich noch nicht so, also wie soll ich sagen, ich wäre mir jetzt noch nicht so sicher, dass die Probleme, sag ich mal, schon überwunden sind. Nee, das wollte ich damit auch gar nicht sagen. Ja. Aber zumindest geht es jetzt erstmal für die ganzen Angestellten von RBTV, ja. die jetzt noch da sind, normal wieder weiter. Ja klar, und natürlich hoffen wir ja auch, dass sie da auch, sag ich mal, aus dem, wie soll ich sagen, aus dem unruhigen Fahrwasser wieder rauskommen. Ja. Also. Ja, aber das andere Thema, Hogwarts Legacy, ja, ist auch so ein Ding. Das hat damals auch ganz hohe Wellen geschlagen. Also es war jetzt von mir ein bisschen ein Spaß, weil ich wusste, du willst eigentlich auf die wirtschaftliche Lage hinaus, aber natürlich ist das trotzdem ein kontroverses Thema und habe ich ja auch damals, weiß ich nicht genau, was ich gesagt habe, aber ich nehme stark an, dass ich, weil ich weiß, wie meine Einstellung dazu ist und auch war, dass ich halt, auf jeden Fall, also ich weiß, das ist, glaube ich, eher mein Problem gerade, sorry, dass ich irgendwie nicht mehr so richtig weiß, wie eigentlich der Umgang mit Hogwarts Legacy war. Ja, Rocket Beans. Ich glaube, ich fand es eher so ein bisschen halbgar, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, also RBTV, die hatten selbst gesagt, dass sie zu Hogwarts nichts auf dem Sender machen. Und, okay. Und es gab ja auch diesen großen Beitrag bei Game 2. Ja, nee, das auf jeden Fall. Ja, das wo dann eben auch so Leute wie Shoyoka und so, die dann wirklich tief in dem Thema drin waren, zu Wort gekommen sind. Ja. Okay, dann habe ich Blödsinn erzählt, dann fand ich das wahrscheinlich gut, ja, den was, Umgang. Was, es gab aber auch einen schwierigen Teil, an den ich mich erinnere, ist, dass sie eben ihren eigenen Streamern überlassen haben, was sie machen. Ja, das okay. Das heißt, dann, also ich glaube, Simon hat es gestreamt. Ja. Und Eddie, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, Nils wollte streamen, er hat aber damals auch dann mit Shoyoka gesprochen, hat danach sich entschieden, nicht zu streamen, aber da war ein bisschen... Und das übliche RBTV-Problem, sie haben lange gebraucht, um was dazu zu sagen. Ja, ja. Naja, und das ist natürlich so ein Ding, also du hast recht, genau, dann ist das, glaube ich, das, woran ich mich auch ein bisschen erinnert habe, dass es halt, es ist natürlich cool, dass sie als Firma sagen, wir machen dazu gar nichts und dass sie natürlich dann auch so ein bisschen eine einordnende Folge haben bei Game 2, das fand ich auf jeden Fall extrem gut, dass man natürlich, ich kann es natürlich auf der einen Seite verstehen, dass man den StreamerInnen dann nichts verbieten möchte, weil das ist ja auch irgendwie auch scheiße, sag ich mal, andererseits ist es dadurch natürlich auch nur, hat es halt nur, ich sag mal, weniger Gewicht, wenn du sagst, wir machen als Firma nichts, aber irgendwie halt doch. ja, aber letztendlich, glaube ich, war es schon okay, wie sie damit umgegangen sind. Ja. Okay, dann schauen wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Löffelmessergebel auf der Internorga. Yeah. Oh, was war denn das nochmal? Ja, da war Colin eben auf der Internorga-Messe. Ja, aber was ist das? Das kann dir Andreas, glaube ich, besser erklären als ich. Ja. Das ist eine Gastronomie-Messe, wo Aussteller, aber auch so Lebensmittelkonzerne sich da quasi vorstellen. Ich meine, hat er da nicht die ganzen vegetarischen und veganen Alternativen probiert und auch hier dieses gedruckte Fleisch und so? Hat er da genau, probiert, er hat auf jeden Fall irgend so ein Steak oder sowas aus dem 3D-Drucker gegessen. Krass. Ja, habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Vielleicht muss ich mir das nochmal angucken. Waren, glaube ich, gar nicht so ein langer Beitrag, aber... War 20 Minuten oder so. Ja, ich hätte jetzt halbe Stunde gesagt, aber die kannte auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall schön. Und er hat sich da ein bisschen, so Neuheiten eben angeschaut und so, speziellere Sachen. Ja. Ja. Und auch gesprochen haben wir über Beef Junior. Ja, das war gut. Das ist vielleicht eher euer Thema. Mochte ich sehr. Hoffe ich, dass es noch eine Ankündigung dieses Jahr auch wieder gibt oder spätestens im nächsten Jahr. Ich glaube, das ist ja mal so alles 2 Jahre, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also ich mochte am liebsten eigentlich die ganzen Einspieler von, wie zum Beispiel Florentin rauskam und sich dann einfach auf den Roller gesetzt hat und direkt wieder aus dem Bild gefahren ist. das mochte ich. War leider, ich fand... Sonst, ich meine, es ist ja nicht gescriptet, aber dadurch, dass in einigen Disziplinen, zum Beispiel Florentin, ich weiß nicht, wie heißt dieses Spiel, wo man sich da so hochhangeln muss mit dem Typen in dem Topf und dem Hammer, wie er sich, da war ja Florentin sehr, sehr gut drin. Und dass denn die anderen quasi, also dass er dann quasi gewartet hat, weil er wusste, okay, bis hier hoch kann keiner mehr, das war halt so ein bisschen, hat halt dem Spielfluss ein bisschen geschadet, ne? Ja, aber gut, bei so Spielen, da ist immer mal ein bisschen was drin. Da erinnerst du mich auch, Getting Over It heißt das Spiel übrigens. Ja, genau. Was du gerade gemeint hast. Erinnerst du mich auch an dieses eine Ritterspiel, wo sie dann immer One-on-One kämpfen mussten. Und die Folge hat sich, ich glaube, 1,5 Stunden oder so hingezogen, weil sie dann Best of 10 gemacht hatten. oder ja. So Geschichten. Also das, aber gut, sowas ist im Vorfeld immer sehr schwer planbar. Aber das fand ich gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Okay. Da fand ich es schlimmer zu sagen, passt auf, ihr macht jetzt einfach so lange, wie ihr denkt. Die durften ja auch nicht auf die Monitore eigentlich gucken, meine ich. Oder bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Und wenn ihr nach 20 Minuten da, wo ihr dann steht, da wird dann geguckt. Und wenn ihr vorher weiter wart, Pech gehabt, wenn ihr nochmal runterfallt, also nach 20 Minuten. Und dann ist natürlich strategisch gesehen, okay, wenn du dann kannst halt ein bisschen pokern. Wenn du sagst, okay, ich bin jetzt hier oben, da soll erstmal einer hinkommen. Ne? Also das fand ich halt so ein bisschen blöd. Dann hätte man, dann muss man das Spiel rausnehmen. Ja. Also dafür, weil letzten Endes ist ja die Spannung in dem Spiel nur, na, fällt er nochmal runter, macht er sich quasi seinen Fortschritt selber kaputt, weil es ist ja null, du hast ja gar keine Berührung mit den anderen Gegnern. Ja, stimmt, das spielt ja jeder für sich selbst in dem Spiel. Und hast eigentlich, es ist ja eigentlich keine Disziplin, die dann für ein Beef geeignet ist. Also es macht ja dann eher wirklich mehr Sinn, wo du halt, so wie jetzt mit diesem Ritterspiel, wo du halt dem anderen auf die Mütze geben kannst. Und da fand ich dieses, auch wenn es mit 10 Spielen deutlich zu viel war, hätten noch 5 gereicht, fand ich aber deutlich unterhaltsamer als dieses Getting Over It. Okay. Aber gut. Ja, ich meine, es wäre vielleicht auch besser gewesen, schon allein, wenn man dann gesagt hätte, der höchste Punkt zählt und nicht sozusagen, wo man jetzt gerade ist. Ja. So, weil dann hätte man halt, weißt du, dann hättest du mehr Anreiz zu sagen, ich mache noch weiter, weil es könnte ja sein, jemand kommt mal sehr hoch und fällt dann halt wieder runter oder so, aber ja. Ja. Aber insgesamt fand ich es auch wieder eine gute Staffel und mit einem sehr überraschenden Sieger. Ja. Weil also dabei waren ja Fabian, Janina, Gunnar und Florentin. Und dass in dem Feld Florentin das Ding gewinnt, war so, glaube ich, nicht zu erwarten. Stimmt. Er ist zwar jemand, der sich in so Spiele richtig reinfuchsen kann oder so, aber die Chance hast du ja bei Beef eher auch nicht unbedingt, weil da ja nicht so ewig Vorbereitungszeit hast. Ja. Aber er hat sich einfach geschickt angestellt. Und es war ganz schön viel Salz in der Luft, also das war echt krass. Ja. Mit Fabian und habe mir mal teilweise schon ein bisschen leid getan, aber ich fand es eigentlich jetzt nicht so schlimm, wie sie alle getan haben. Also, ja, da waren die Royal Beef Ausgaben mit den 4 Bands schlimmer. Wobei ich halt sagen muss, das Beef Junior, das bei mir ja dafür gesorgt hat, also quasi, bei mir war es ja eine Beef Junior Ausgabe, die dafür gesorgt hat, dass ich gesagt habe, ich kann mir das nicht mehr angucken. Und das war nicht diese natürlich, nicht diese Staffel, aber da gab es halt auch schon extreme. Ja, gab es auch. Dinge. Ja. Aber es wurde ja auch Florentin teilweise unfaires Verhalten vorgeworfen, was ich jetzt, nicht bestätigen kann, weil er sich ja quasi verbündet hat und dann. Ach so, ja. Quasi, obwohl es gar nicht notwendig war, quasi auf Fabian rauf. Ja. Ja, aber sowas gehört ja irgendwie dann auch dazu. Ja. Kann man halten von was man will. Aber wie gesagt, Flo, also versteh dich da auch, das ist halt auch nicht für jeden was, wenn dann so auf Krampf irgendwie gegeneinander gespielt wird und dann teilweise es dann auch wirklich heftig wird oder heftiger wird, weil die Leute sich da reinsteigern, kann auch schwierig sein. Aber, ja, mein Problem damit ist, dass es mir irgendwie die Leute so unsympathisch macht und das finde ich halt irgendwie nicht so geil, weil ich will ja auch in Zukunft noch zugucken. Ja. Gut. Gehen wir mal wieder weiter. Da habe ich stehen, dass Almost Daily zurückkommt. Ja, krass. Wer hätte es gedacht, dass das mal noch passiert irgendwann? Wir haben immer alle dran geglaubt. Ja. Wir sind auch, ich glaube, der Beanstalk hat auch einen großen Beitrag dazu geleistet, dass es dazu gekommen ist. Also so oft, wie wir drüber geredet haben, ja. Also auf jeden Fall haben wir unsere bisher einzige Folge Almost Beanstalk nicht allzu lange davor, glaube ich, gehabt. Also, ja, das war irgendwann Ende 22. Ja, also von daher würde ich sagen, wir sind halt schuld, ne? Ja. Haben sie gesagt, ja scheiße, wenn die jetzt unseren Job übernehmen, dann müssen wir das doch mal wieder machen. Ja. Wir haben die Marke quasi ein bisschen angekratzt und haben die gesagt, okay, bevor wir nachher dann irgendwie die Rechte daran verlieren, müssen wir halt einfach weitermachen, sonst lohnt sich der Beanstalk. Deswegen machen wir übrigens auch keine Almost Beanstalk mehr, weil wir Quatsch. Ja, weil unsere Anwälte haben uns davon abgeraten, die haben gesagt, passt auf, Leute. Was ich zu Almost Daily so im Allgemeinen sagen wollte, jetzt wo es wieder da ist, ist, dass ich sehr überrascht bin, wie gut es funktioniert, obwohl ja mit also mit Ausnahmen nur die vier Bands am Start waren. Ich meine, sie hatten hier mal Colin und mal Florentin zu Gast. Oder wenn, mal eine Urologin. Ja, okay, das war eine ganz spezielle Folge. Aber jetzt also als normaler, bei einer normalen Folge, sage ich mal, waren es ja wirklich nur die Bands plus maximal eine Person. Und ich habe gedacht, okay, die haben schon über alles gesprochen, was geht. Aber war immer unterhaltsam. Allerdings haben sie diesmal, also jetzt seit es wieder da ist, keine festen Themen mehr. Mhm. Sondern halt immer nur so, ja, aktuelle Sachen, über die sie eben sprechen wollen gerade. Es ist dann mehr so, ja, so Laber-Podcast-mäßig. Aber ja, naja, gibt es ja auch wie Sand am Meer. Also genau. Funktioniert, ja. Nee, mir gefällt es auch sehr gut. Weiß nicht, wie es euch jetzt geht mit dem Reboot von Almost Daily. Ich habe dem bis jetzt noch keine Chance gegeben. Okay. Oh, das ist traurig. Hm. Ich fand es bisher ganz gut, weil wie du schon sagst, ich sehe es auch als ein Reboot. Es ist nicht mehr das Almost Daily, wie es vorher war. Kann das gar nicht genau. Mit dem Wort Reboot musst du im Rocket Beans Kontext ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich. aber ich finde halt auch die Themen, ich finde sie ein bisschen tiefer, also die sind nicht mehr ganz so oberflächlich, weil auch manchmal ein bisschen über, also Nils hat zum Beispiel auch da ein, zwei Mal mehr über seine Familie gesprochen, fand ich ganz interessant so, oder auch generell so diese Themen. Stimmt, Kinder, Budi hat ja auch über seinen Aufenthalt in der Klinik gesprochen. Genau, also die auch waren krass, halt einfach ein bisschen auch, und dann halt Urologin, also es war halt einfach nicht mehr so diese Quatsch-Gaming-Team, die häufig mehr Dominanz in den alten Almost Daily-Folgen hat, dass es immer eigentlich ums Zocken ging, sondern da wirklich mal so aktuelle Themen, die wirklich betroffen haben und die halt auch mal ein bisschen tiefer gehen, ne? Ernster, einfach ernster sind. Ja, gut, wobei jetzt auch früher ums Zocken so viel, ich meine, gab ja auch keine Ahnung, Zombie-Apokalypse oder ganz am Anfang haben sie ja noch über Filme gesprochen. Gut, da wurde dann später Kino Plus draus und so, aber jetzt so diesen Gaming-Fokus hatten sie doch früher auch nicht unbedingt. Ja, ich weiß halt, die haben damals, glaube ich, die Wii U hatten sie da ausgepackt gehabt, so gab es ein Unboxing oder haben sie darüber gesprochen. Also okay. Es hat halt immer irgendwie stattgefunden, dass das halt häufig irgendwie, also so habe ich das zumindest in Erinnerung, dass sie da mal gezockt. Es wurden ja auch diese Formate hier auch, Almost Playly war ja dann quasi auch, und also so, das wird, würde da jetzt aktuell nicht stattfinden, ne? Das würde da nicht stattfinden. Also jetzt ist wirklich mehr entspannt, vier ältere Herren unterhalten. Ja. So habe ich das irgendwie das Gefühl. Ja, aber um nochmal kurz zu sagen, also bei mir ist es halt so, ne, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich damit soll, weil. Also es fehlt mir nicht an Podcasts und es fehlt mir erst recht nicht an Podcasts, in denen Leute über irgendwas reden. Also weißt du, so einfach so vor sich, das ist irgendwie, das ist nicht so mein Ding. Das ist, das können sie ja, also ist ja okay, es funktioniert ja anscheinend auch und das ist ja auch, also ich brauche es halt nicht. Mhm. So. Also, trotzdem natürlich ganz cool, dass es wieder da ist. Ja, mich freut es halt auch so allgemein so fürs Gefühl, sag ich mal, weil Almost Daily halt was ist, was es sogar schon vor Senderstart gab. Ja, und was es jetzt immer noch gibt oder jetzt eben wieder nach einer längeren Pause. Also das ist dann schon was Besonderes, wie wir gerade gesagt haben, dass der so viel draußen standen. Also dieses Almost Daily, Kino Plus, im Prinzip, ja, alles Mögliche eben. Der Buchclub, kann man auch sagen, ist draus entstanden. Ja. Und ja, also ich finde es gut, dass es wieder da ist. Auf jeden Fall. Ja. War ja auch damals total große Freude, als es angekündigt wurde während der Gamescom, ne? No. Ja. Dann haben wir... Gab es da eigentlich bei den Oscars was Besonderes in dem Jahr? Ich habe das leider überhaupt nicht verfolgt. Ja, Will Smith, ne? Nee, war das dieses Jahr? War das nicht dieses Jahr? Also letztes, bis er gesagt hat. Hey, ich glaube, das war schon ein Jahr vorher. Weil ich bin nämlich auch der Meinung, das war das Jahr davor. Ach so. Aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin mir auch nicht sicher. Ja. Zeitgefühl ist einfach nicht mehr so da. Ja. Was mir auf jeden Fall auffällt, das wollte ich noch sagen, wenn ich mir das Thumbnail angucke von der Folge, ist die 141. da, also wenn man nicht weiß, wie unsere Schriftart funktioniert, könnte es auch eine 144 sein. Ich dachte tatsächlich, es ist eine 144. Ich weiß anscheinend nicht, wie unsere Schriftart funktioniert. Ja, das ist spannend. Das ist ein H, könnte auch eine. Wir kommen auch noch, ja, okay, stimmt, ja, wir kommen aber auch noch zu 144, da musst du sehen, wie das aussieht. Also Will Smith war 2022. Live-Recherche. Also war das. Aber ich weiß halt, ich habe ja jetzt geguckt, also ich gucke das halt manchmal so ein bisschen mit oder ich kriege das halt mit, weil meine Freundin das guckt, aber die Streams von Mara, wo sie das Best-of schneidet sozusagen. Und sie schneidet ja gerade das Jahres-Best-of. Und da gab es irgendwas, und ich weiß aber leider nicht mehr, was das ist, wo sie meint, also es gab, wo die Leute halt von dem Oscars halt irgendwie wieder auf eine unterhaltsame Art darauf reagiert haben, was sie dann wieder nutzen konnte für andere Clips. Aber vielleicht war das einfach nur, keine Ahnung, oh, dieser Film ist es geworden oder was weiß ich. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe den Oscars dieses Jahr sogar gesehen. Aber puh, ist auch immer mitten in der Nacht. Ja. Dieses Jahr übrigens, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, besteht die Möglichkeit, dass Schröck in L.A. ist, über Steven. Ja, das wäre krass, ja, nee, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, also Steven war Ende des Jahres in irgendeiner Kino Plus Folge noch und da haben sie kurz drüber gequatscht, dass Steven da gerade versucht, Schröck irgendwie mit dorthin zu bekommen. Ja, muss er machen. Auf jeden Fall. Ja. Also da hat Schröck auch schon gesagt. Also er drückt alle Daumen, dass es funktioniert. Wie dann dort seine Funktion ist, ist natürlich wieder eine andere Sache, aber allein, dass er dann. Ist doch logisch, er macht den Fashion Talk. Ja, genau. Nee, allein, dass dann Schröck irgendwie im Umfeld der Oscars ist, das wäre schon eine krasse Sache. Ja. Aber ja. Ich habe jetzt nicht, dass uns den dann wegnehmen, dass er dann irgendwie. The Whale wurde da bei den Oscars letztes Mal. Da war doch dann auch so ein. Ja. Das war so ein Ding, dass der da wieder aufgetaucht ist. Mhm. Wie heißt der? Frasier? Brandon. Brandon. Ach, ich habe ihn mit Nathan Fillion verwechselt. Ja, Brandon Frasier. Ja. Und dann kam Will Smith. Ach nee, das war davor. Ja. Vielleicht muss man sich mal so einen Oscar-Supercut oder sowas angucken. So. Ja. Ja. Gehen wir mal weiter. Ja, anscheinend hatten wir dann Veränderungen als nächstes, ne? Oder, ja, erzähl erst mal. Veränderungen? Wieso Veränderungen? Nee, weil ich gerade, ich lese den Titel von der nächsten Folge und hab dann gedacht, okay, der eine geht, der andere wechselt. Ja, also da ist auf jeden Fall, Steffen ist da in die Gaming-Redaktion gewechselt. Ja, genau, Martin ist gegangen. Ja, und Martin ist gegangen, ja. War der erste bekanntere Abgang in diesem Jahr. Aber das also sollten ja noch bekanntere Folgen. Also tatsächlich kann ich dazu sagen, also nicht zu Martin, sondern zu Steffen kann ich tatsächlich sagen, also das fällt auf. Mir zumindest, also weil Steffen natürlich extrem viel jetzt auch halt in solchen Formaten ist und ich höre ihn jetzt häufiger auch mal zum Beispiel im Game Talk oder so. Finde ich gut, also weil der passt da rein, bringt nochmal eine neue Farbe rein. Und es ist natürlich für ihn auch gut, dass er. Ja, weil ich, so wie es mit, oder so wie ich das verstanden habe, war es ja auch so, dass er halt einfach nochmal eine Veränderung haben wollte und ja. Ja, den Eindruck habe ich auch. Er ist ja dann jetzt auch immer häufiger bei den Ankündigungsvideos, also die Monatsvorschau dabei und so. Ja. Also er scheint sich da auch wohl zu fühlen in der Gaming-Redaktion und kann ja trotzdem noch seine Pen and Paper und so weiter machen. Ja, richtig, genau. Ist ja auch Gaming auf eine Art. Ja, aber ich glaube, fällt bei den Boden in den Entertainment-Bereich. Das kann sein, ja. Ja, das war cool. Ja. Dann hatten wir hier die erste Ankündigung von Last Bean Standing. Das war auch ein sehr schönes Format. Ich würde gerne noch ganz kurz zu Zugzwang was sagen. Ja, gerne. Ist auch noch da. Weil Zugzwang ist natürlich auch immer so eine, was ist denn das gewesen? Season was? Season 2 ist es, ne? 6. 6, okay, what the fuck, ja. Okay, ich bin komplett raus, komplett lost. Ja. Ja, nee, sorry, aber also einfach Zugzwang im Allgemeinen ist einfach eine coole Sache, finde ich. Ich finde das halt, wie ist da eigentlich aktuell der Stand? Ist das noch, wird das weitergemacht? Weil ich habe das irgendwie, kommt mir das so komisch vor, so aktuell. Kommt wieder, es gab ein Leak vom Großmeister. Okay, na, das ist doch schön. Ja. Weil an sich, ich gucke selber zwar selten, aber ich finde es irgendwie ganz geil, weil ich halt auch den, Also erstmal machen die das halt irgendwie ganz spannend und ich finde halt, Jan ist auch so ein unterhaltsamer Typ einfach. Ja. Da kommen immer ein paar coole Highlights raus auf jeden Fall. Mhm. Ja. Nee, sorry. Gerade vor ein paar Tagen hat es Jan bei Eddie im Stream geleakt, aus Versehen. Mhm. Weil er hat irgendwie was gesagt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr wann. Ich glaube März, wenn ich mich richtig erinnere. Oder Februar. Also auf jeden Fall, er hat sogar schon das Datum gesagt. Oh. Na, das ist doch cool. Aber nee, freut mich, dass das, wie siehst du, haben wir ja auch schon wieder irgendwelche Leaks mit drin. Hm. Ja, aber sorry, wir waren bei Lesbian Standing. Ja, war für mich ein ganz großes Highlight, was es dann dieses Jahr gab. Also da muss ich sagen, einfaches Format im Prinzip, weil viele kleine Spiele, aber Unmengen an Leuten, die vor der Kamera waren, viele auch das erste Mal vor der Kamera oder auch das einzige Mal vor der Kamera. Aber das hat in meinen Augen auch wieder gezeigt, dass die Rocket Beans zum ganz, ganz großen Teil aus vielen sympathischen Leuten bestehen. Ja, das stimmt. Total, also da ist niemand irgendwie jetzt negativ aufgefallen, klingt zu hart, also das sowieso nicht, aber die Leute, die da waren und die dann auch was gesagt hatten, ich meine, gab ja auch viele, die dann im ersten Spiel einfach direkt rausgeflogen sind und waren dann weg. Aber sehr cool fand ich das Ganze. Und dann eben auch mit schönen Spielen und viele spannende Spiele und dann auch, ja, wo man dann auch Leute so ein ganz kleines bisschen kennengelernt hat, die man vorher noch gar nicht kannte oder die nur irgendwie mal im Hintergrund irgendwo gesessen haben oder so. Mhm. Ja, fand ich gut. Ja. Ja. Okay. Nee, was soll ich dazu noch sagen? Ich fand, du hast das genau, gut zusammengefasst. Genau, hinzufügen. Also genau wie du sagst, das halt ist auch echt interessant, weil mal wieder so das ganze Team da zu sehen und auch die Stimmung, die man da halt so mit aufgenommen hatte, dass die total positiv war. Das hat richtig Spaß gemacht zuzusehen. Mhm. Ja. Ich glaube, viel mehr kann man dazu jetzt auch gar nicht sagen. Ich finde es gerade so lustig, weil ich sehe jetzt gerade, ich sehe schon logischerweise, ich habe ja gerade hier unsere YouTube-Seite auf und sehe sozusagen die nächsten Titel schon so ein bisschen. Und ich finde es lustig, so einfach Folge 144 habe ich einfach sofort, kriege ich den Eindruck, alles klar, hier ist richtig viel los gewesen in der Zeit, so, weil ich weiß nicht, was das ist, was dort steht, aber ja. Ja. Ja, okay. Ich habe zum Glück... Aber ich habe jetzt schon vorher weggenommen. Du kannst ja mal sagen, worum es geht. Ja, ich habe zum Glück sehe ich hier noch die Timestamps. Da kann ich noch ein bisschen mehr rausholen. Hier habe ich zum Beispiel stehen, Game 2 verlässt Funk. Oh. Ja, das ist natürlich wirklich ein Thema, ja. Ja, wobei für mich hat sich da nichts geändert, weil ich es eh auf YouTube schaue. Ja, ist richtig. Ja, stimmt. Aber trotzdem, also es macht auch, macht total Sinn, weil... klar, Funk ist ja ein Format, was sich an junge Menschen richten soll und das eben eher, oder ein Format stimmt ja nicht ganz, aber quasi, das soll sich ja generell an junge Menschen richten und gerade bei Telema hat man ja dann immer so diese Grenze von unter 30 gehört und ich glaube, das passt einfach nicht zur Zielgruppe von Game 2, also mindestens mal nicht mehr, aber wahrscheinlich auch eh nie so richtig. Ja, erstens das. Zweitens ist dann auch bei Funk, glaube ich, die Zukunft auch gar nicht mehr so sicher, weil die ihr Programm, was ich so am Rande mitbekomme, sehr heftig umstellen in letzter Zeit und viele Dinge, die da schon lange dabei waren, mittlerweile rausgeflogen sind und so. Und bei Game 2, das gehört jetzt eben direkt unter das Dach vom ZDF, da sieht man halt, okay. ZDF Neo, glaube ich, ne? Jetzt wenn Mini. Ja, oder ZDF Neo, also auf jeden Fall ZDF und eben nicht mehr dieses Funkding, was ja dann auch eine Mischung aus ARD und ZDF und was auch immer ist. Und ich finde es auf jeden Fall geil, ein größeres Haupthaus, was dahinter steht einfach. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war eh vorher schon so, aber ich finde es irgendwie auch ganz geil, dass es halt einfach im linearen Fernsehen läuft. So. Das ist irgendwie ein bisschen surreal, aber ja. Mhm. Also auch wenn es natürlich dann, glaube ich, immer mit einer Woche Verzögerung ist, aber ja. Mhm. Aber du hast schon recht, Funk hat echt ganz schön viele Formate jetzt rausgekickt, ne? Also da kriegt man immer wieder mit, wie was rausfliegt und gar nicht, wie Sachen hinzukommen. Also ich weiß gar nicht, was da jetzt alles noch dabei ist oder was da hinten, aber ich bin halt auch nicht mehr die Zielgruppe. Mhm. Boah, ich glaube, Cold Mirror ist, glaube ich, auf jeden Fall noch bei Funk, wenn mich nicht alles... Ja, Steuerung F gehört noch dazu. Naja. Aber noch dazu. Ja, die haben ja auch mit Rezo momentan... Ja. Naja. Naja, nicht unser Thema, genau. Ja. Und ja, ansonsten, Flo, muss ich dir aber recht geben, die Folge war, glaube ich, nicht so ergiebig. Ja, na, hier steht halt im Titel Twitch ABC und ich habe keinen Plan, was das Twitch ABC ist. Ich sehe, dass das irgendwas anscheinend mit Mara zu tun hat, aber ja. Ach, Mara hat ein bisschen aufgeklärt. Mara hatte aufgeklärt über die ganze, hatte quasi mal so ein Statement gemacht, was ist das eigentlich jetzt mit der Twitch-Unit, wie funktioniert das? Aha. Und hatte dann quasi das mal ein bisschen aufgedröselt für alle. Also wenn es das in den Folgentitel schafft, da weiß ich ja auch nicht. Aber ja, das war damals der heiße Scheiß. Die Leute wollten ja unbedingt wissen, wie es war auch immer im Forum großes Thema, was ist eigentlich, dürfen die Streamer ihre die Subs dabei, die ganzen Bits und so behalten oder muss das an der RBTV gehen? Ja, also ich fand das von Mara damals auch sehr gut aufbereitet. Also da auch. Ja, das bezweifle ich ja nicht, aber es ist irgendwie für mich jetzt nicht so dieses, weißt du, du hast halt hier Last Been Standing, als nächstes, da kommen wir gleich zu, ist der Gamathlon und dazwischen hast du Twitch ABC. Ja, aber es war auch, also für Leute wie uns jetzt, sage ich mal, die da tiefer in der Materie sind, auch viele Sachen, die sie erzählt hat, die man vorher noch nicht so ganz durchblickt hatte. Ja, na gut. Also das kann ich auch heute noch jedem empfehlen, der mal wissen will, wie das Ganze abläuft, also was denn da die Stream-Unit oder beziehungsweise was RBTV überhaupt für die Streamer macht, die unter dem Label Rocket Beans oder Stream-Unit oder wie auch immer sie sich gerade nennen, laufen und was sie alleine machen und wie da die Aufteilung ist und so weiter. Also fand ich interessant. Ja. Und in der gleichen Folge auch noch, das hat es auch nicht auf unser Thumbnail geschafft, ist, dass es zwei neue Artists in der Twitch-Unit gibt. Das mal sind Denzen und Soon dazugestoßen. Mhm. Ja. Die jetzt mittlerweile auch fest dazugehören. Und Soon war ja auch schon öfter jetzt in anderen Sendungen bei den Bohnen irgendwie als Moderator mit dabei. Ja, das stimmt. Auch zwei sehr sympathische Typen. Mhm. Ja. Dann gehen wir weiter. Dann kommt der Gamathlon, den du eben schon angesprochen hast. Ja, genau. Und das ist ja auch so wieder so ein Ding. Also es auch eines. Ja, richtiges Brett auf jeden Fall. Mhm. Also das kommt, glaube ich, auch wieder, wenn mich nicht alles täuscht. Und finde ich auch richtig. Also es ist einfach, hat richtig viel Spaß gemacht. Ja. Mhm. Und legendäre Einlage von Kuro natürlich, seine Flugeinlage, da wo er den Buzzer trotzdem verfehlt hat. Also für mich war immer noch die größte Überraschung, dass Judge Greg Gregor war. Oh ja, ja, stimmt. Und Judge Greg ist ja seitdem auch schon nochmal wieder zurückgekehrt und ich hatte schon wieder vergessen, dass es Gregor ist. Ja. Ja, auf jeden Fall ein Format, was sehr viel Spaß gemacht hat, mir auch. Und war auch cool, dass sie mal in einer Location waren, in der sie vorher noch nicht waren. Das stimmt. Ja. Da hatten sie ja so eine größere Halle, in der das Ganze gefilmt wurde. Und also der Bereich, in dem sie dann zwischen den Spielen gesessen haben, das hat wirklich was hergemacht. So ein großes Studio quasi. Also war mal was ganz anderes. Ja, das stimmt. Und sie hatten ja auch da ein paar Externe dabei, auch wenn ich gerade nicht mehr ganz zusammenkriege, wer es so war. Aber ja, also war halt irgendwie einfach wirklich auch vom Gefühl her einfach ein größeres Event auch. Ja, also an wen ich mich bei extern auf jeden Fall erinnere, war Shorty. Ja, stimmt. Ich kann mich an die erinnern, ich wusste nur leider nicht mehr, wie die heißt. Ja. Wer war denn sonst noch dabei? Oh Gott, die Teams kriegst du aber auch nicht mehr zusammen. Ja, also Chiara war auf jeden Fall da, die ist ja mittlerweile auch extern. Ja. So. Auch wenn man es vielleicht nicht ganz so zählt, aber ja. Also mehr Game 2 noch am Start? Ja. Ja, Game 2 war am Start. Da war ja Kuro dann mit. Naja. Ich denke mal, das bekommen wir jetzt auch nicht mehr so aufgedröselt, wer dabei war. Aber es war einfach trotzdem ein geiles Event und ich freue mich drauf, wenn das wiederkommt. Also genau. Also so ein paar Sachen, ich merke es jetzt langsam so und ich habe vorhin noch gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was überhaupt in dem Jahr war. So langsam merkt man, okay, es gab doch ein paar echt coole Highlights, auch wenn es eben diese klassischen Events in diesem Jahr nicht so richtig gab. Also so wie es halt weniger, vorher noch weniger, war. Ja. Ja. Und zwar jetzt nicht mehr so wie im letzten Jahr, also jetzt mittlerweile im vorletzten Jahr, dass dann die Events dann schon länger im Voraus angekündigt wurden und dann gesagt wurde, okay, an dem und dem Samstag kommt eben das und das. Ja. Sondern es war jetzt dann diese zwei, drei großen Sachen, die dann zwar auch natürlich vorher angekündigt wurden, aber eben nicht mehr so, Naja. Mhm. Und den Abschied von Bertie hatten wir dann auch noch. Mhm. Der ja, den ist natürlich irgendwie schade. Ich fand es interessant, dass ich muss sagen, für mich die meiste oder die, also wenn ich dran denke, okay, Bertie, dann fällt mir als erstes ein, wie er immer in irgendwelchen Werbungen für Events dann verwendet wurde. Das fand ich irgendwie immer ganz lustig. Mhm. Ja. Aber er hat natürlich auch darüber hinaus viel gemacht, so im Gaming-Bereich und so. Ja, also fand ich auch schade, weil er hat es sich mittlerweile schön etabliert, obwohl er noch gar nicht so lange dabei war und mhm. seine Sache auch immer gut gemacht und auch sehr sympathischer Typ. Aber wenn ich mich richtig erinnere, ist er ja, glaube ich, irgendwo zum Öffentlich-Rechtlichen gegangen. Das kann sein. Und wenn du dann so ein Angebot bekommst, dann ist natürlich, ja. Gerade da war ja, da lief ja auch schon die Kurzarbeit bei den Bohnen. Mhm. Ich denke mal, das ist so eine Chance, das sollte man sich dann auch nicht entgehen lassen, das ist verständlich. Mhm. Ja, ich meine auch, also wenn ich an Bertie zurückdenke, dann muss ich immer an, der hat ja die Moderation der LAN-Party damals übernommen. Mhm. Oh ja, aber LAN-Party ist halt nicht so meins. Und ich glaube, er war auch ein, zwei Mal beim Fight-Formaten dabei, ne? Da hatte ich ihn eigentlich auch immer gern gesehen. Mhm. Ja, das Gamefights, meine ich, war häufig da. Ja. Das war mal gut. Also, er war auch sympathisch. Wie du schon sagst, er war gerade so ein bisschen angekommen, da geht er schon wieder, aber das ist halt so, würde ich, also kann ich total nachvollziehen, wenn dann so die Lage ist, dass du nicht weißt, ob du im nächsten Jahr noch dann da bist. Genau, und ich habe gerade mal geschaut, er ist beim Bayerischen Rundfunk und er ist Chef vom Dienst für eine Musiksendung dort. Also, kann sich sehen lassen, ja. Das stimmt. Ja. Okay. Gehen wir weiter. Okay, hier sehe ich wieder ein Chat-Duell. Kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern, welche Chat-Duells es denn in diesem Jahr gab. Ja, das stimmt. Aber das ist ja jetzt auch mehr so ein, es ist ja eher sowas, was jetzt so sporadisch immer kommt, so an den Themenabenden. Finde ich immer noch schade. Also Chat-Duell fand ich so staffelweise und wenn es nur eine kleine Staffel mit 5, 6 Folgen ist, besser. Ja, gefällt mir persönlich auch besser, auch wenn ich diese Themenabende trotzdem ganz cool finde als Idee. Mhm. Aber ja. Ja. Aber kann ich mich auch nicht dran erinnern, was da jetzt gerade das Chat-Duell war. Also, ja, weiß ich auch nicht. Und dann gab es ein Risiko. Da muss ich sagen, auch wirklich schön, was sie da mittlerweile draus machen aus den Risikorunden. Das war aber noch nicht das Herr der Ringe-Risiko, oder? Nee, müsste ein normales Risiko gewesen sein, was es da vorgab. Aber da ja auch schon cool. Also mit dem Tisch, den sie jetzt mittlerweile dafür gebaut haben und so. Und diesen kleinen Diplomatieraum, aka Toilette. Naja. Und. Nee, ist doch, glaube ich, ist auf jeden Fall gut. Ja, ist glaube ich, wirklich der Toilettenvorraum. Ist, ich bin leider so ein bisschen raus bei dem Thema Risiko, aber ja, ich höre auch immer, also meine Freundin zum Beispiel guckt das echt gerne oder guckt sich das gerne an und ist dann immer, also da, ich kriege das schon mit, dass das gut ankommt. Ja, finde ich schön, auch wieder von Steffen moderiert, der das Ganze da gut macht und der da auch mitspielt. Mhm. Ja. Dann geht es weiter. Wir sind mittlerweile schon, das halbe Jahr haben wir schon rum, wir sind schon im Juli. Ja, aber jetzt kommt wieder so eine Folge oder ein Gefühl zumindest, wo ich vom Titel her denke, oh, da ist wahrscheinlich nicht so viel passiert. Also ich sehe großes Tennis bei den Rocket Beans. Nee, bei AKTBS. Okay. Ja. Also ich sehe Eddies Tenniskollektion. Das war ja die Eddie-Kollektion und halt Löffelmesser Gäbel haben wir hier auf jeden Fall noch einen Titel. Mhm. Ich meine, nichts gegen Löffelmesser Gäbel, das ist halt geil, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so die große Erwähnung im Rückblick wert ist. Ja. Also man kann, was ich sagen kann, ist, in diesem Jahr gab es, also habe ich den, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe das Gefühl, in diesem Jahr gab es so viel Messer Löffel Gäbel wie vorher noch nie. Ja. In einem Jahr. Bin ich mir auch ziemlich sicher, weil es jetzt sehr regelmäßig kommt. Genau, und das finde ich auch sehr gut. Also es ist immer gut, es macht immer Spaß, das zu gucken. Und dass ich das so etabliert habe, finde ich eigentlich richtig gut. Mhm. Also das. Ja. Aber wieder Sachen, die hier in unseren Kapitelmarken stehen. Zum Beispiel sehe ich hier Verlobung. Oh ja, da, ja, da war, kam das wohl gerade so. Genau, da war die Bekanntgabe von Mara und Florentin, dass sie verlobt sind. Und kurz danach, wenn ich mich richtig erinnere, auch, dass sie Simon und seine Freundin, damals noch Freundin, verlobt haben. Ja. Auch. Ja, gut, ich meine, das ist schön. Ja. War das nicht bei Mara, war die Hochzeit da angekündigt? Nee, also hier steht Verlobung. Da wurden, glaube ich, nur die Verlobungen. Oder, naja. Also, mittlerweile sind die auf jeden Fall alle verheiratet. So viel ja, genau. Ist, ja. Ja. Ja, aber bei Mara und Florentin war es damals sehr überraschend. Weil da, genau, da wusste man ja nicht, dass die überhaupt zusammen sind. Also, so wie ich das, also ich habe immer, also ich erinnere mich noch an den Text sozusagen, wo das ja, also der mir sozusagen zugespielt wurde, in Anführungszeichen, den ich quasi zu Gesicht bekommen habe, wo ja so ein bisschen auch hieß, naja, ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, so, weiß ich nicht, vielleicht, wenn man den deren Formate verfolgt, dann hätte man das vielleicht tatsächlich erahnen können oder so, ich weiß es nicht. Für mich war es tatsächlich was, was ich, wenn du mich, also ich hätte vorher nicht wissen können. Ja. Also es, ich meine, es geht auch niemandem was an, muss man auch sagen. Ja, aber trotzdem, war einfach was, kam so ein bisschen überraschend für mich und ich glaube für uns alle hier, aber ja, wie gesagt, geht uns ja eigentlich auch nichts an und ist ja trotzdem eine schöne Sache, wenn sich Leute lieb haben. Ja, und ich habe hier noch Corborn stehen. Das ah ja, das ging, ist aber vom letzten, genau. Ja, das, ja, ging, naja, das, ich, war, das ging da, glaube ich, in die Beta. Genau, das war der Early Access Start und da, glaube ich, haben wir deshalb drüber gesprochen, weil das so richtig mies gestartet ist. Ja, und es ging ja auch mies weiter. Ja. Gibt es also, das genau, noch? Ich glaube, das, läuft das noch? Ja, ich denke mal, das wird es schon noch geben, aber wenn ich überlege, da waren, also ich kann mich erinnern, dass damals irgendwie bloß noch irgendwie ein paar hundert Spieler oder sowas waren, also das ist schon echt hart gefloppt, könnte man sagen, wobei, ja. Aber das ist doch, das, warum ist das denn so gefloppt? Ich verstehe das gar nicht. Das war doch eigentlich, das war die ganze Zeit so ein Hype und dann wurde es aber überhaupt nicht weiter. Ich glaube, es ist, ich glaube, das Spiel ist einfach schlecht. Ja, ich wollte gerade sagen, so. Genau, ich glaube, das ist das Problem. Also, ja. Das, da, weil das Ding ist halt, an sich, ich finde die Idee ja auch geil. Also, ich hätte echt Bock, in so einer, in dieser Welt mich zu bewegen, weil die, weil ich finde die spannend von Ultra Core. Also, die, so wie sie Hauke erdacht hat sozusagen, finde ich, ist das einfach eine richtig geile, interessante Welt, in der ich mich gerne bewegen würde. Aber dann war ja quasi schon allein, wie er dann quasi gesagt hat, naja, beim Start wird es halt einfach das eine Gebiet geben, nur mit, also da, wo halt, also da, wo Eddies Charakter herkommt sozusagen. So, das hat schon allein eigentlich bei mir gereicht, um zu sagen, okay, naja, so richtig doll interessant finde ich es dann vielleicht doch nicht mehr. So, und es ist halt dann auch noch so ein, es ist ja auch irgendwie so ein Survival-Spiel, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich weiß, es ist immer eine Sache auch von, was kann man überhaupt leisten, weil, na klar, das muss ja auch erstmal, also das ist, wir reden hier ja wahrscheinlich nicht von einer richtig großen Bude, in der das entwickelt wird, sondern wahrscheinlich eher ein kleines Entwicklerteam sein. Und daher muss man da sicherlich seine Erwartungen auch ein bisschen managen, aber ich persönlich hatte ursprünglich mal gehofft, als es hieß, es wird ein Spiel dazu geben, dass es sich da um vielleicht um ein Rollenspiel handeln wird, aber es ist ja nicht der Fall. Ja, aber steckte der Hauke denn jetzt noch da weiter irgendwie drin? Ist er damit investiert oder hat er einfach die Rechte oder die Marke an denen dann verkauft? Weiß also ich nehme stark an, der wird da schon irgendwie mit drin sein, aber halt, ich weiß nicht, wie das, war das nicht sogar irgendwie, dass das, war das sein Studio? Nee, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe teilweise das Gefühl, dass er sich davon jetzt aktuell distanziert oder da gar nichts mehr drüber wissen möchte. Also wenn er jetzt irgendwo bei dem Beans auftaucht, ist ja überhaupt kein Thema mehr. Also ich verfolge jetzt seine Streams nicht, aber ich habe da irgendwie das Gefühl, das Ding ist einfach nicht mehr da. Also ich bin mir auch nicht sicher, ob Hauke da noch involviert ist. Ja, aber na es, gut, also wer es, weiß. Es wird auf jeden Fall noch dran gearbeitet. Ich habe gerade mal bei Steam nachgeschaut. Am 8. Januar gab es zum Beispiel noch ein Patch dazu. Also ja. Das Spiel ist auf jeden Fall nicht tot, aber okay. Ja. Ja, ich meine, ich hoffe ja auch, dass das, ne, auch so für Survival-Spiele, Sprache langsam schwierig, so zu später Stunde. Nee, aber weil so, auch für solche Spiele gibt es ja logischerweise auch einen Markt und man hat sich ja aus irgendeinem Grund auch entschieden, das so zu machen. Wahrscheinlich auch zum Teil, weil es einfacher war. Ja, bloß gibt es auch zig Spiele und von den zig Spielen ist halt die Hälfte besser anscheinend. Ich wünsche denen nichts Schlechtes, ne? Die sollen gerne das weitermachen und soll gerne auch funktionieren, aber für mich persönlich ist es einfach nix. Naja. Ja. Denn das Morals in Männer spielt, wird sicherlich besser werden. Ja, hofft man zumindest. Also ich weiß nicht, keine Ahnung, wird aber wahrscheinlich auch nicht mein Ding sein, weil ich nehme an, das wird mehr in Richtung Adventure gehen und das ist auch nicht so mein Genre. Das wär allerdings mein Genre. Ja, cool. Nee, also ja. Da würde ich auch sagen, das passt extrem gut. So, das wäre auch, würde ich fast erwarten, dass es sowas wird. Ja. Naja. Tja. Ja, ich glaube, zu Cowboyen lässt sich dann gar nichts weiter sagen. Ja, ich bin schon überrascht, wie viel wir jetzt überhaupt darüber geredet haben, aber es ist, glaube ich, meine Schuld. macht ja nichts. Dafür sind wir, haben wir ja heute sonst keinerlei Vorgaben. Ja, heute ist alles möglich. Ja. Zum Beispiel auch die Gamescom. Oh ja. Also hier, wir sind jetzt also noch Sendung, Folge vom 22. Juli, bis jetzt nur die Ankündigung der Gamescom, aber... Ja, aber überhaupt, dass sie wieder auf der Gamescom sind, war ja schon nicht ganz sicher. So genau, vorher. Also da, eben wegen Kurzarbeit und so weiter. Ja, und ich habe auch, also ich muss auch sagen, ich habe dieses Jahr nicht so viel Gamescom-Kram geguckt von den Rocket Beans, lag einfach nur daran, dass ich wesentlich weniger Zeit hatte dieses Jahr. Ich hatte in der Zeit auch eine Urlaubssperre, das ist sonst nicht so. Sonst wäre ich vielleicht auch hingefahren, ich weiß nicht genau, vielleicht auch nicht. Also das hätte ich dann so spontan wahrscheinlich entschieden. Aber war trotzdem wieder, also war halt Gamescom, so wie es halt so ist. Ne? Ja, und auch wieder eine sehr schöne Gamescom. Ja. Ich muss sagen, also da hatten sie wieder volles Programm. Und ja, ich war ja auch dieses Jahr wieder auf der Dosenbeats Party. Oh ja, stimmt, die war wieder in der selben Location, ne? wie das letzte Mal. Genau, also wie vor Corona, also direkt am Dom, also zwischen Dom und Hauptbahnhof. Das war eigentlich auch eine coole Location. Ja. Aber irgendwie habe ich, glaube ich, auch gehört, es war eventuell zu voll dieses Jahr oder irgendwas hatte ich gehört, dass das nicht so. Oder war das. Nee, oder war es bloß die Getränke, die alle waren? Ja. Ich glaube, das war's. es gab sehr früh kein Bier mehr. Ja, okay. Und dann sind alle amok gelaufen. Das prangere ich an. Ja. Ja, und anscheinend gab es auch im. Also die Bohnen hatten ja einen abgesperrten, also nicht abgesperrten Bereich, aber so einen speziellen Bereich. Also Flo, du warst ja auch dort, du weißt ja, wie es da aussieht. Ich weiß. Also so einen kleinen Bereich, wo die Bohnen halt ein bisschen zurückziehen können, wo sie nicht so mitten in der Menge stehen. Und da war dieses Jahr auch eine kleine Bar aufgebaut und anscheinend lief es da gar nicht gut. Also da habe ich dann auch im Nachhinein von Bohnen selbst gehört, dass sie lieber an die normale Bar gegangen sind, weil da die Bedienung dann besser funktioniert hat wie bei ihrer eigenen Bar, wo eigentlich sonst nicht so viel los sein sollte. Also es gab dann ein bisschen organisatorisch so kleinere Probleme. Grogi ist irgendwie noch in den Hauptbahnhof gegangen, um dort ein Sixer Bier zu kaufen und naja. Ja, kann ich auch verstehen. Ja, aber ansonsten, also Gamescom bzw. Dosenbeats Party finde ich immer wieder schön. Also ja, ist cool, dann so mal direkt die Bohnen zu sehen, wobei ich jetzt dieses Jahr gar nicht dazu gekommen bin, mit irgendjemand von denen großartig da zu quatschen und so, aber allein auch die Leute von der Community zu sehen und die, ja, ein paar Mods, die man mittlerweile so kennt aus dem Forum oder aus dem Chat und ja. Wer auch immer da noch so rumläuft. Schönes Ding. Ja, ich meine, es ist auch immer ein Erlebnis. Also ich finde es auch ganz geil. Also es ist ja, ich war ja jetzt ja auch zweimal da. Genau. Also jetzt also letztes Jahr dann nicht, aber ja, also weil macht schon Spaß. Ja, auf jeden Fall. Sogar wenn man kein Alkohol trinkt. Ja. Das kann ich nicht beurteilen. Ja. Aber, naja, nee, also was man auf jeden Fall sagen muss, ist, also wenn, also das ist aber logisch, das liegt in der Natur der Sache. Das ist nur dann cool und macht Spaß, wenn man Spaß daran hat, sozusagen auf so einer Party zu sein mit vielen Leuten. Ja, klar. Weil es gibt ja auch Menschen, die das nicht so mögen. Ja, auf jeden Fall. Also dann ist das gar nichts, weil das ist schon sehr, sehr eng da alles. Ja. Ja. Und übrigens auch großes Highlight, der Auftritt von Evil Jared mit Grogi zusammen. Ah ja, stimmt ja. Ja. Also er hat eine Zeit lang alleine aufgelegt und dann auch einen Teil mit Grogi zusammen. Also Evil hat da wirklich die Hütte richtig abgerissen. Ja, das muss kann man sagen. Da ist schön eskaliert. Ja, geil. Ja. Vor allem hatten die das ja noch alles gestreamt gehabt, ne? Hat er noch auf Twitch dann. Bestimmt, Grogi hat da irgendwie gestreamt, ja. Grogi hat noch eine Cam aufgestellt und hat das noch alles gestreamt. Nice. Ja. Und, aber kommen wir gleich zum nächsten Highlight. Vielleicht eines der größten diesem Jahr: Game 2 300. Ja, absolut. Also ich glaube da, ja, also ich habe darüber schon viele Worte verloren, sozusagen, des Lobes. Und kann das auch nur nochmal wiederholen. Also die Game 2300 ist ein absolutes Meisterwerk und ich weiß nicht, keine Ahnung, ich könnte mir das ständig angucken. Das ist einfach geil. Und auch die einzelnen, das ist ja ein Musical sozusagen und die einzelnen Songs, also gerade aus der Mitte der Folge, sind alle einfach irgendwie Ohrwurmpotenzial. Ja. Also wirklich richtig stark. Gibt es, glaube ich, auch mittlerweile alles einzeln bei Spotify oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das wurde mir irgendwann mal angekündigt, ja. Ja, von daher, ja, aber zieht euch die Folge mal komplett rein, das ist schon geil, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und gerne auch Reactions von wem auch immer. Ja, stimmt, Also ja. Ich habe dann auch übelst viele Reactions geguckt danach von den ja. ganzen Leuten. Gronkh hat, glaube ich, zum Beispiel reagiert drauf, wenn mich nicht alles, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Das hatte ich, glaube Ja. ich, gesehen. Also da haben sie auf jeden Fall, also das muss ja auch, ich kann mich ja erinnern, dass Mark ja auch ein bisschen drüber gesprochen hat hinterher. Es war ja, glaube ich, die letzte Folge, die er noch mitgemacht hat bei Game 2. Ja, es gab da auch so eine Art hinter den Kulissen, wo das Ganze, die Arbeit von Mark beleuchtet wurde. Ja, vielleicht war das das, woran ich mich gerade erinnere. Also da hat er ja auch nochmal gesagt, wie extrem stressig das für ihn auch war, weil er halt die ganze Zeit dann irgendwann Zweifel hatte, dass das überhaupt funktioniert und dann, oh Scheiße, er ist schuld und so. Ja. Boah, also das muss ein übelster Druck gewesen sein, aber am Ende ist alles zum Glück gut gegangen Das, und ja. ich meine, muss man sich auch mal, war eine krasse Sache, also Musical und One-Shot, also Ja, ich wollte sagen, ist ja noch ein One-Shot, das habe ich ja vorhin jetzt gar nicht erwähnt, ja. Es ist ja auch noch ein One-Shot. ja. Also, Also wirklich, also sie haben Schnitte drin, sie haben einen Schnitt drin, glaube ich. So, ich weiß, aber das ja, muss man wirklich selbst sagen, wenn das es zwei, ist. drei sind, aber Nee, ja. es ist, soweit ich weiß, es ist Okay, einer in der ja. finalen Version. Und das Ding ist halt, es ist ja nicht mal so, wo man jetzt sagen würde, ja, okay, 30 Minuten ein Schnitt, das sind ja bloß 15 oder sowas. So ist es ja nicht, sondern der Schnitt ist irgendwie nach 5 Minuten oder sowas. Und dann ist halt der Rest der Folge ist halt einfach an einem Stück gedreht. Ach ja, stimmt, das ist am Anfang in diesem Aufzug. In Das dem Aufzug, genau, ja. ja. Vielleicht sind es auch nach, vielleicht ist es auch nach 10 Minuten oder zwischen 5 und 10 oder so, aber Ja. trotzdem ist es einfach krass. Ja. Ja, das. Also, und selbst wenn es nur 15 Minuten gewesen wären, ist ja immer noch eine krasse Leistung. Ja, also das habe ich auch mittlerweile mehrfach gesehen, dieses Game 2300. Ja. Da muss man auch noch Das mal habe ich richtig hart gefeiert. Bianca hervorheben, Oh die ja. Hauptdarstellerin. Die war ja vorher auch ziemlich unbekannt. Mhm. Übrigens auch jemand, wo bei Last Man Standing mir das erste Mal aufgefallen ist. Ich weiß gar nicht, ob sie vorher überhaupt schon mal irgendwo on cam Weiß war. ich nicht. Weiß ich nicht. Aber da hat es ja dann den großen Auftritt bei Game 2300 und seither ist er auch immer mal wieder hier und da zu sehen. Ja. Jetzt im Weihnachtsprogramm zum Beispiel war sie bei Du bist mit dabei und bei solchen Sachen. Ja. Ja. Andreas, willst du noch was zu Almost Daily 300 Quatsch? Zu Almost Game 2 zu Game 2 sagen. 300 sagen? Ja, man wusste ja halt auch schon, dass da was Großes auf einen zukommt, weil es gab ja auch da noch einen Teaser, wo ein bisschen schon so angedeutet wurde, was passieren wird. Oder? Richtig, das Ich mit weiß es Tim nicht mehr. und Marc, die hatten das auf jeden Fall, gab es irgendwie so 30 Sekunden, dass sie das quasi schon so angeteased haben, dass bald Folge 300 rauskam. Stimmt, irgendwas war da, ja. Und ich glaube, die haben auch schon so ein bisschen verraten, dass es wohl ein One-Shot sein wird oder so. Also es wurde irgendwie schon so ein bisschen angedeutet. Und also es hat auch echt einem weggeblasen, was dann da quasi gezeigt wurde. Ne? Also es war eine Mega-Folge, fand ich auch super. Und hatten wir, glaube ich, auch schon im Vorfeld in irgendeiner Folge Beanstalk schon drüber gesprochen, dass wir da alle gespannt sind, was Folge 300 raushaut. Weil die anderen Folgen halt auch schon so vorgelegt hatten. Ja, und man muss auch sagen, also auch also so, das ist halt einfach mal wieder so eine Sache gewesen, Game 2300, auch wenn es jetzt im Endeffekt vielleicht gar nicht mal so eine riesen große Reichweite hatte, weiß ich gar nicht, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, was jetzt aktuell so der Stand ist. Aber das ist halt was auch wieder aus dieser typischen, in Anführungszeichen, Bubble halt dann auch ausgebrochen ist und halt von anderen StreamerInnen geguckt wurde und verteilt wurde und so. Also da hat man meiner Meinung nach auch echt, also auch was das angeht, wieder richtig gute Arbeit geleistet. Ja, und ich glaube halt, diese Folge wird auch einfach bestehen bleiben. Also die kann man sich in Ja. 10 Jahren nochmal geben, dass man sagt, guck mal, was da eigentlich da schon produziert wurde, wie genial. Ja, das Ja. stimmt. Und auch für die Vita von allen, die da mitgewirkt haben und da auftauchen, ist das wahrscheinlich auch ein gutes für zukünftige Jobs, dass man dann hier vorlegen kann, guck mal, ich habe hier im Game 2 Team gearbeitet und war Teil von so einem Projekt. Ja, und Ich mir genau, hätte und mir das ist vorstellen. ja auch noch das Ding, was du gerade gesagt hast, finde ich auch, also habe ich jetzt gerade, wurde mir jetzt gerade erstmal so richtig bewusst in der Folge, geht es ja auch nicht um irgendwelche tagesaktuellen Sachen, sondern es ist ja quasi die Geschichte der Videospiele. Und dadurch ist es ja noch mehr so, dass du sagen kannst, in 20, 30 Jahren guckst du es dir nochmal an und es klappt trotzdem noch, außer dass es halt dann an einem gewissen Punkt aufhört und nicht noch weiter erzählt, wie die Geschichte weiterging. So. Und vielleicht kommt ja dann noch bei Folge 800, wird noch mal Kapitel rangehangen, oder die Game 2 Fortsetzung. 800, oh, das ist noch ein Weilchen hin. Ja. Aber ich hoffe natürlich, dass es Game 2 noch so lange geben wird. Also die Folge hat knapp 500.000 Aufrufe bisher. Oh, das ist schon ordentlich. Ja, also Also, 494.000. es hätte mehr verdient, aber es ist trotzdem schon ordentlich. Ja, ordentlich ist dann auch die nächste Folge von uns. Da haben wir auch. Na, Ja, komm, so eine Überleitung kann man nicht liegen lassen. Viele große Dinge oder größere Dinge. Also, Oh, echt? Ich ich sehe habe. bloß eine erstmal. Achso, nee, zwei. Okay. Ja. Also, ich habe hier zum Beispiel stehen: Abgang Lars. Ja. Ja, Ja, das krass. ist. Ja, das ist Das natürlich war eine jetzt Sache gewesen. der erste, also wir hatten ja jetzt schon zwei, glaube ich, zwei Abgänge, die wir kurz besprochen haben, aber jetzt der erste Ja. von größeren und regelmäßigen On-Air-Personen, die gegangen ist. Und einer, der halt auch jetzt schon seit, ich weiß gar nicht, wie lange war er da? 6 Jahre? 7 Jahre? Schon lange auf jeden Lange, Fall. ja. Also das hätte ich auch wirklich, das war eine der Personen, wo ich gedacht hätte, der geht nie. Weil einfach, das war ja auch, also da, ich glaube, da haben wir damals auch drüber gesprochen. Ich kann mich erinnern, ich glaube, Andreas hat das sogar gesagt, dass es auch so ein bisschen die Leute sind, die ja eigentlich, ich sag mal, hinter den Beans aufgebaut werden sollten, ursprünglich mal. So, Sieben, und jetzt. siebeneinhalb Jahre war er da. Ja. Und jetzt er dann, ja, jetzt ist er halt weg. Ja. So. Ich kann es natürlich aus seiner Sicht total verstehen. Er hat es ja auch erklärt, dass es natürlich für ihn auch dadurch ist, dass er jetzt halt eine Familie hat und so und Ja. auch gucken muss mit dem Geld und so. Das kann man schon nachvollziehen. Schade ist es trotzdem, weil Lars ist schon einfach eine, ja, eine Hausnummer. Ja, und er war jetzt auch einer von denen, die du einfach alle Sendungen moderieren lassen konntest. Ja, Also, das stimmt. er war ja jetzt Stammmoderator von Chatduell, aber den konntest du einfach, wenn es mal ein größeres Event gab oder so, da hättest du ihn jederzeit ja, nehmen können als Moderator. Ja. Pfiffige Ziffern und verflixte Klicks läuft ja weiterhin noch. Das ist auch jetzt, glaube ich, erst Da vor 2 Tagen war er oder jetzt was also wieder, raus. ja, Genau, da gab es fürs ja, im Weihnachtsprogramm. Weihnachtsprogramm gab es da 2 Folgen. Genau. Genau, und das läuft auch weiter, aber genau, aber ich weiß nicht, ob es jetzt, oder ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es in der gleichen Regelmäßigkeit kommt. Nee, bestimmt nicht, das kam ja jede Woche. Ja, also von daher, also es wird halt deutlich weniger werden, aber er wird sicherlich hin und wieder mal im Haus sein dafür. Ja. Oder vielleicht auch für andere Sachen. Wobei wir da ja in Zukunft auch mal sehen müssen, wie es mit Florentin denn weitergeht oder ob er sich auch eine Ja, Auszeit nimmt. naja, erstmal ja schon, aber nicht so lange, soweit wir, also zumindest soweit wir es bis jetzt wissen. Ja, also es wird ja schon so sein, dass er natürlich erstmal also natürlich eine gewisse Zeit dann vielleicht 1, 2 Monate auch weg ist, aber halt die Hauptzeit der Elternzeit nimmt ja Mara. Ja. Naja. So. Was ich auch wieder, ne, ich habe mal drüber nachgedacht, so, hä, ist ja irgendwie doof, dass sie das so machen, so, ich sag mal in Anführungszeichen, so traditionell. Und dann habe ich mir aber so gedacht, ja, aber irgendwie ist es auch total logisch, wenn du sagst, du hast die Wahl, Florentin oder Mara, beide sind Personen des öffentlichen Lebens, aber ich glaube, Florentin hat dann doch nochmal die deutlich höhere Bekanntheit und wahrscheinlich dadurch auch mehr Einkommensmöglichkeiten, nenne ich es jetzt mal. Auf jeden Fall. Weil Ja, aber von. Florentin ist ja auch außerhalb der RBTV-Bubble. Ja, Mit genau. seinem Podcast und schauspielerischer Auftritt und was auch immer noch. Ja. Und ich weiß auch gar nicht, ob Florentin wirklich jetzt da als festangestellt ist oder immer noch als Nee. Selbstständiger. Dann kann er ja theoretisch auch jederzeit Stimmt. sich so viel, also wenn er jetzt der Meinung ist, er braucht jetzt halt Ja. 4 Wochen später, er nimmt halt kein Geld ein. Ne? Das ist halt Ja, dann ja, ja, ja. das Also ich Problem, weiß nicht aber. genau, wie seine vertragliche Situation ist, woher auch sozusagen so, aber ich hätte jetzt Ja. gedacht, er ist nicht direkt bei RBTV angestellt. Aber vielleicht ja doch, vielleicht hat er so einen Teilzeitvertrag dann oder sowas. Ja, ich meinte halt auch nur, dass es dadurch auch einfach schon dann sinnvoller ist, als wenn du angestellt bist, so wie Mara, weil ich meine, sie ist ja angestellt bei Ja. RBTV, dass du dann halt auch Elternzeit nimmst, weil du dann halt auch dieses Angestelltenverhältnis anrechnen kannst, Wenn du Ja, selbstständig klar. bist, ist es nicht so einfach, deine Einkünfte, also dann kriegst du nicht, dann wird teilweise runtergerechnet und das ist also sehr kompliziert alles. Ja. Und für Florentin, der kann ja quasi dann einfach sagen, okay, ich nehme einen Auftrag weniger an und hast du dann mehr Freizeit. So würde ich jetzt halt einfach, das so sag ich das Ja. jetzt, ne? So ist jetzt meine Meinung. Ich habe da Ja. kein Wissen, Ja, aber wir als wissen es ja nicht Selbstständiger genau. kann man sicherlich die Zeit sich dann schon planen oder kann halt vielleicht sagen, war ja auch, man kann sich ja darauf vorbereiten, dass auf die Geburt, dass man sagt, okay, mache jetzt vielleicht noch extra mehr Aufträge oder nehme vielleicht einen Auftrag an, den ich vielleicht sonst abgelehnt hätte, einfach um ein bisschen Geld dann zu haben für die Zeit, um halt 2, 3 Monate mal nichts zu machen. Ne? Also. Ja, stimmt schon. Ja. Ja, aber Ja, es. das stimmt. Und allgemein ist einfacher, wenn er jetzt, also jetzt gehen wir mal nur vom RBTV-Content aus mit Florentin, wenn er dann mal 4 Wochen da nicht auftaucht, dann ist es eben so. Bei Mara ist es schwierig, weil sie eben den Festvertrag hat und die Stunden dann bringen muss und so. Also da macht es schon Sinn, so die Aufteilung. Ja, das stimmt schon. Ja. Ja. Gut. Ist ja, wie gesagt, ist auch eh wieder so eine Sache, ne, wo man auch sagen muss, es ist halt einfach nicht unsere Entscheidung Nö. und hat es, also ne, soll es natürlich auch gar nicht sein. Ja. Ja, aber ist ja trotzdem interessant bei Leuten, die so präsent sind wie die beiden. Ja, das stimmt. Ja, Ja. und wir haben das ja jetzt auch ein bisschen, also wir verfolgen die ja schon seit über 6 Jahren. Ja. Und wenn man das wurde ja auch jetzt öffentlich, hat der Mara quasi ein paar Sachen dazu gesagt und dann kann man das ja auch nochmal besprechen. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, aber den Beanstalk hören. Genau. Genau. Ja. Okay, was neben dem Abgang von Lars, was wir auch noch hier haben, ist das Comeback des 24-7-Streams. Ja, gut, so ein bisschen hintenrum, ja, also könnte man Ja, sagen. also den. Auf Satu, ja. Ja, und auf der Rocket Beans Homepage. Ja, ach so, Das stimmt, ja, war ja genau. das. Also, Auf aber es ist Satu ja, lief aber es ist ja. Satu und Waipu und so lief es ja die ganze Zeit durch. Ja, aber es ist ja über Satu, also quasi, Ja, es ist ja ja. der Livestream von Satu, der dann einfach irgendwie da eingebunden wird. Genau. Eigentlich keine Ja, Neuigkeit, aber irgendwie wollten es die Bohnen ist wieder ganz bewerben. cool. Ja. Ja, ist ja ganz cool für die Leute, die halt, weiß ich nicht, die halt gerne einfach immer mal so ein Hintergrundgedudel haben. So, da ist das ja ganz praktisch. Ja. Ja, was? Naja. Hm? Wir hatten, das war ja auch teilweise eine Idee des Beanstalks, das so umzusetzen. Will ich an dieser Stelle nochmal sagen, hört gerne Folge 149 rein. Ja. Ich hatte halt im Vorfeld das immer wieder mal gesagt, ab und zu fallen lassen, dass ich auf Weibo den Livestream mir immer noch anschaue. Und dann irgendwie Monate später wurde halt angekündigt, dass es jetzt auch auf Rocket Beans TV, deswegen hatte ich damals schon gesagt, seht ihr, ich habe es immer wieder gesagt. Aber Ja. Stefan, er kann sich daran erinnern, das ist. Naja. Ja. Ja, wir haben gewonnen. Ja. Dann Alte haben Männer. auch einen Moment, da wollte ich gleich noch dazu, vorher noch eine Kleinigkeit, beziehungsweise ja doch eine Kleinigkeit. Das Ende von Endgegner wurde auch da bekannt gegeben. Oh ja, Da stimmt. hat Ja. Oh, sich. jetzt im Nachhinein ist Ja. natürlich auch die Frage, ist das jetzt auch zu Ende gegangen, weil Andreas nicht mehr da ist? Also ich glaube nicht, weil bei Andreas hieß es ja irgendwie, dass sein Abgang kurzfristiger war, aber könnte man natürlich trotzdem spekulieren. Vielleicht war da schon ein bisschen was im Busch. Ja. Weil aber Andreas hatte, glaube ich, danach gesagt, also beziehungsweise im Rahmen des Ganzen, das bekannt gegeben wurde, dass Endgegner nicht wiederkommt, dass sie ja schon Nachfolgeformate überlegen. Also das Ja, würde ich auch klang jetzt sagen, nicht also. so, als Ja, hätte da sein klar. Abgang schon festgestanden. Ja. Aber ich fand auch nicht, dass jetzt Endgegner zwangsläufig ein Andreas Lynch-Format war. Also das hätte man durchaus mit jedem anderen Moderator dann ersetzen können. Also das fand ich Ja, das jetzt, stimmt. dafür war auch die Besetzung generell war ja auch immer so ein bisschen durchgemixt und wirkte manchmal teilweise auch sehr provisorisch. Also da hätte man jetzt durchaus, wäre das jetzt kein Problem, wenn jetzt ein anderer Moderator sich Stimmt. gefunden hätte, dass der das dann macht. Ja. Aber ist auch immer eine gute, also eine These, kann man natürlich schon sagen, dass vielleicht da, aber Ja. Wobei sie bei weiß ich nicht. Endgegner ja auch gesagt haben, dass da halt auch der Aufwand im Vorfeld zu groß ist eigentlich für so ein Format, also für so ein relativ kleineres Format, weil du ja dann praktisch einen Experten brauchst oder mehrere Experten, die sich die Fragen überlegen, die Antworten dann praktisch umschreiben. Dann brauchst du ja noch Leute, die teilnehmen, die eben nicht zu den Experten im Hintergrund gehören dürfen und so weiter. Mhm. Also verstehe ich schon, dass es für so ein kleines Format wahrscheinlich doch ein bisschen viel Aufwand war. Immer. Ja. Ja. Aber dafür. Ja, vor allem, weil du ja immer die gleichen Gesichter sonst dann da stehen hast. Ne? Also du kannst ja nicht immer in Nintendo-Spiele, holst du den Fabian hin. Ja. Also das war ja halt auch, denn diese Doppelung war ja auch eine Gefahr, dass man das nachher dann immer nur die gleichen Gesichter sieht. Mhm. Ja. Mhm. Wo wir gerade da mit Besetzung waren und so. Jetzt zum Thema Lars noch. Chat-Duell wird ja weitergehen. Was denkt ihr denn, wer wird denn in Zukunft Chat-Duell moderieren? Wenn sie Lars nicht holen können, zeitlich? Ja, ist für mich gar kein, also habe ich wirklich überhaupt, ich fällt mir jetzt gar nichts ein, weil ich mir denke. Gregor. Ja. Also mir wird spontan. Weiß nicht, ob Gregor noch mehr macht. Mir wird spontan für Chat-Duell Colin einfallen, in der Anfangszeit, als sie da durchgetauscht hat haben. Hat er früher gemacht, ja. Genau. Stimmt, ja. Eigentlich hat ist er jetzt gemacht, ja wieder. Hat eigentlich auch gut gepasst, fand ich. Ja. Aber bin ich auch mal gespannt, wen sie da dann einsetzen. Eigentlich ist er ja wieder da. Mhm. Weiß nicht. Also ich muss sagen, weil Florentin ist für mich nicht so der. Also bisher hat man Florentin bei BTV eigentlich nicht als Show-Moderator benutzt. Nee, sag ich jetzt mal. Ich glaube, da passt Florentin auch nicht so rein, so Geschichten zu moderieren. Ich überlege gerade, wo ich ihn gesehen habe, warum ich jetzt auch auf die Idee kam. Irgendwo habe ich ihn doch letztes Mal gesehen, wo er auch eigentlich moderiert hat, wo ich dachte so, nicht schlecht, was hat er denn da gemacht? Ja, dass das kann, das bezweifle ich nicht. Ja, ich überlege gerade, was aber er gemacht hat. Aber ich weiß nicht, ob man ihn dafür sieht, sage ich mal, in dieser Rolle. Gut, was er immer so ein bisschen federführend moderiert, ist ja diese Referateshow, aber da nimmt er auch selbst dran teil. Und da ist ja auch nicht so ein großer Moderationsanteil. Aber ich kümmere halt Gregor, also ich glaube, es kommt halt auch die Teams dann an, ne? Wenn natürlich Gregor mit im Team ist, dann ist er halt raus. Ich muss sagen, ich sehe Gregor da echt nicht so richtig, weil Gregor macht halt schon unglaublich viel und ich weiß nicht, ob er das überhaupt noch, also, weil er ist ja eigentlich nicht Vollzeit bei RBTV. So. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das noch unterkriegt in seinem Arbeitsvertrag, sag ich mal. Naja. Weil es zum Beispiel, Gregor ist ja zum Beispiel eine der zwei Personen, würde ich jetzt mal sagen, die so die absolute Basis vom Game Talk zum Beispiel sind, mit Ilias zusammen. Und die sind beide nicht fest bei RBTV. Ja, ja. Gut, naja. Wir werden sehen. Ist mir bloß gerade eingefallen, dass der Chat-Duell einen neuen Moderator braucht. Außer sie schaffen es dann immer zu den Sendungen, Lars irgendwie dahin zu holen. Einzufliegen. Ja. Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass sie versuchen, Lars immer dafür zu gewinnen. Mhm. Aber der ist natürlich jetzt, wenn er einen neuen Job angefangen hat und mit Familie, ist es dann halt für die Zeit ja nicht mehr. Mhm. Und mein Tipp ist, dass Gregor dann gerufen wird. Okay, also mein Tipp ist Colin. Ja, Colin halte ich für realistischer momentan, aus meiner Sicht, aber mal sehen. Mhm. Gehen wir weiter im Text. Morit Männer. Das ist ja gerade schon angesprochen. Ja, jetzt hast du uns so lange abgehalten von dem eigentlichen Highlight sozusagen. Ja, Morit Manor kommt zurück, ist ja eigentlich das Krasse daran. Also es gab ja lange kein Morit Manor. Und also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich fand das aber auch eins der großen Highlights des Jahres auf jeden Fall. Und war eine spannende Geschichte wieder. Ja. Und natürlich die vier zum Teil zumindest in ihren Paraderollen. Wieso zum Teil? Wer denn nicht? Weiß ich gar nicht. Ich habe gerade überlegt, ob ich dem, aber eigentlich alle. Ja, ich finde auch. Also da haben sie wirklich alle ihre perfekten Rollen gefunden. Ja. Und ich fand es auch super, dass sie sich wirklich vorher alle nochmal die alten Folgen angeschaut haben. Das haben sie ja teilweise gestreamt. Da war wirklich mal eine Vorbereitung da, die man vielleicht auch sogar. Ich fand es gut, dass sie quasi die Arbeit der Vorbereitung mit uns geteilt haben. Und es wirkte halt auch einfach von allen Leuten super vorbereitet. Leider ist ja dann die erste Folge noch gab es ja noch einen Ausfall, weil Hauke krank war und es musste verschoben werden. Mhm. Ja. Um eine Woche, das war ein bisschen ärgerlich. Zum Glück hat es überhaupt hingehauen, weil ich meine, mit Hauke ist ja auch immer schwierig. Das stimmt, ja. Aber das war echt ein bisschen ärgerlich, weil ich bin dann an dem Wochenende, wo es dann doch ausgestrahlt wurde, war ich ja noch krank und konnte es gar nicht sehen und vorher extra noch Pizza bestellt und alles. Ja, ich glaube, ich war tatsächlich, wenn mich nicht alles täuscht, glaube ich, hatte ich auch keine Zeit dann an dem, obwohl, es kann aber auch sein, dass ich genau an dem Wochenende keine Zeit hatte, wo es eigentlich kommen sollte und dann aber Zeit hatte danach. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich habe es auf jeden Fall zeitnah nachgeholt, das weiß ich noch, wenn es nicht direkt, wenn ich es nicht direkt gucken konnte. Aber es war einfach gut. Also es war einfach irgendwie typisches Moritan-Männer-Feeling wieder. Ich würde auch sagen, so im Rückblick wahrscheinlich also eigentlich schon die beste Folge nach der ersten Moritan-Männer. Also die beste Folge ist vielleicht falsch, aber die beste Ausgabe, das beste Moritan-Männer-Abenteuer nach dem ersten Moritan-Männer-Abenteuer. Ich verweigere meine Aussage, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir damals schon drüber geredet haben und das gerankt haben für uns. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Also ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich da sogar gesagt, oh, das war das Beste oder habe gesagt, naja, ging so, keine Ahnung, ist aus jetziger Sicht. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Also auf Platz 1 ist es bei mir auf jeden Fall nicht. Da bleibt die erste Folge nach wie vor. Ja. Ja, Da war das das Ganze stimmt. neu und mit diesem Herrenhaus, das hat halt einfach perfekt gepasst. Ja. Aber es war schon, also mit diesen verschiedenen Räumen und so, krasse, krasse Geschichte. Ja. Also hat auf jeden Fall, war das eine Fortsetzung, die einfach genau mal diese Gefühle und auch die Atmosphäre von den ersten guten Folgen auch wieder mit aufgenommen hat. Also es war wirklich nicht more of the same, sondern irgendwie hat was Neues kreiert, aber hat den Charaktere trotzdem genug Raum gelassen, dass die sich da, dass die das so machen konnten. Und Hauke war wirklich, also man hat ja auch schon vorher ein paar Spekulationen gehabt, weil Hauke dann nicht kam, ist da irgendwie, gibt es da Probleme zwischen denen und so. Und davon war halt einfach dann nichts zu spüren. Es war einfach top. Ja, na, man muss ja auch mal sagen, was mir noch auffällt, also am Anfang, wo das losging, habe ich ja noch gedacht, na, ob das jetzt wirklich gut wird, weil das ging ja los mit, dass Hauke irgendwie so gesagt hat, ja, also so ein bisschen erklärt, aber ich weiß nicht, oder hat er das hinterher erklärt? Ich weiß es nicht mehr. Aber so ein bisschen war es ja so, ja, na, okay, jetzt gehen sie doch nicht dahin, wie es eigentlich geplant war, dass sie doch nicht dann direkt jetzt nach Berlin, sag ich mal, zum Finale in Anführungszeichen, oder war das So, Berlin, wo auch immer sie hin müssen, ja, genau. sondern dass Das, jetzt nochmal dieser Zwischenstopp da kommt. Paris war ja vorher schon angekündigt, also das muss vorher schon gewesen sein, ja. Ja, und ich glaube, genau, und ich glaube, da hat er irgendwie Hauke mal erklärt, dass er eigentlich vorhatte, dass er direkt nach Berlin, und dann hat er irgendwie sich überlegt, dass er es doch nochmal anders macht und so. Und da hatte ich schon gedacht, nicht, dass das jetzt irgendwie dann so gestreckt wird und deswegen doch doof und so, aber am Ende war es halt davon überhaupt nichts zu spüren. Es war einfach richtig gut überlegt und vorbereitet, ja, wie du schon gesagt hast, Andreas, und einfach hat einfach Spaß gemacht, war einfach eine coole Geschichte mit coolen Charakteren. Ja, und Und vor allem, atmosphärisch vor allen Dingen. ja. Vor allem gibt es jetzt auch wissen wir ja schon, dass es dann mit Sicherheit dann nochmal weitergehen wird. Also, wann Ja. das angekündigt wird, wissen wir nicht, aber das ist auf jeden Fall, das war ja auch noch, es war ein, na, wie sagt man denn jetzt, Cliffhanger in einer gewissen Weise, obwohl es abgeschlossen war, aber schon, trotzdem ist man heiß jetzt, wie geht's weiter, ne? Was denkt ihr, wenn jetzt, weil ich halte das für ein, ja, vielleicht etwas unrealistisches, aber nicht komplett ausgeschlossenes Szenario, wenn jetzt ein Simon zum Beispiel sagen würde, er macht da nicht mehr mit, weil er einfach mit Erbetevor nichts mehr zu tun haben möchte? Was ja Erstens, nicht der Fall ist aktuell, ja. aber sozusagen, ne, wenn das passieren würde, was glaubt ihr, wir uns weitermachen oder? Also erstens glaube ich es nicht und zweitens könntest du Simons Charakter einfach in der Zwischenzeit locker sterben lassen. Das ja, das habe ich mir auch gedacht, aber will man das? Ja, Also so, das ist halt die Frage. ich weiß nicht, aber ich glaube, also wenn es wirklich so käme, ich glaube, sie würden es trotzdem machen, also weitermachen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man Männer fallen lassen, weil einer Ja. irgendwie ausfällt. Aus welchem Grund auch Ja, immer. das kann schon sein, ja. Also ich glaube auch nicht, dass Simon das ablehnen würde. Ich glaube, dafür hängt er selber zu sehr dann auch an dem Charakter und an der ganzen Geschichte und was das da mit sich bringt, meine Ja, ich jetzt das mal kann zu schon sein, ja. behaupten. Dass er sagt, okay, ich habe jetzt zwar mit den ganzen Leuten, vor allem, so wie ich das jetzt mitbekomme, zum Beispiel ist ja auch ein Redakteur jetzt nicht mehr da, mit dem er da ein Problem hatte anscheinend. Okay. Und Wow. What the fuck? Okay. ja, wie gesagt, und ich glaube halt auch, wie Stefan schon sagte, dass man dann die Person auch einfach rausschreibt. Also dass er vielleicht dann nochmal, wenn er so gütig ist, dann quasi vielleicht noch was reinspricht, Gütig. was, ja, dass er dann halt sagt, okay, mir wird euch nichts mehr zu tun haben, aber ich bin noch so fair und Ja, mach nee, noch das ist Outro jetzt ja quasi auch mit, wirklich ne? krasse Spekulation, weil es ist natürlich, ich halte es für unrealistisch, dass das Ja. passiert. Das ist so, also wenn überhaupt, ich kann mir vorstellen, dass es dazu kommt, dass Simon sagt, naja, ich konzentriere mich jetzt lieber auf was anderes und bin bei RBTV halt nur noch vielleicht hin und wieder mal zu Gast, aber selbst dann würde man ihn wahrscheinlich dazu holen für ein neues Ja. Moulton Manor. Ja. Und es gab ja auch die Ausgabe, wo Eddie ausgefallen ist, beziehungsweise Das wo er dann stimmt, aber da war er ja dann doch wo noch er dann mal später dazu kam, aber die hätten es ja auch da. durchgezogen ohne ihn. Ja. Ja. Das stimmt, das stimmt. Das Aber das Problem, was ich halt sehe, ist sozusagen, dass du eher auf einen Eddie verzichten kannst, dessen Charakter natürlich sau cool ist, so wie alle, so. Aber er ist halt eine Person. Wenn aber Graf Mon ausfällt, dann ist eigentlich auch Winston hinfällig, so. Ja, oder der blüht auf. Ja, das kann auch sein, ja. Aber ja, es ist ja wirklich nur Spekulation. Was ich jetzt aber auch noch sagen wollte, wo mich Andreas gerade drauf gebracht hat, das fällt mir jetzt so im Nachhinein auf, ist wirklich, also diese Ausgabe von Moulton Manor war so, es war zwar, waren zwar die alten Charaktere und es war auch so die Geschichte, also die Geschichte im Hintergrund lief weiter, aber es war trotzdem von der Stimmung ganz, ganz anders als die Moulton Manors, die es bisher gab. Weil Ja. es eben auf dieser dubiosen Party in diesem, ja, dieser halben Höhle oder diesem alten Gemäuer gab und so, also Ja, man wirklich, könnte sagen, wirklich, wirklich interessant, also. es war vielleicht ein bisschen, es war weniger so dieses, also ich habe das Gefühl gehabt, die vorherigen Folgen waren ein bisschen, ich nenne es jetzt mal gruseliger, so von der Atmosphäre her. Weil hier hast du halt immer, hast du zwar irgendwie, war es so irgendwie unangenehm, also so, naja, nee, weiß nicht, also es war irgendwie, man hat gemerkt, es stimmt irgendwas nicht sozusagen. Aber es war jetzt nicht, also man hatte halt, also ich glaube zumindest, dass das daran so ein bisschen liegt, also das Szenario war ja, wie du gesagt hast, diese Party, dass eigentlich da ein Haufen Leute sind. Und ich glaube, dass du diese, ich sag mal, Gruselatmosphäre natürlich mehr verspürst, wenn die vier halt eher so für sich sind und alleine sind Ja. und so. Ja, das stimmt. Diesmal haben es halt viele NPCs getroffen. Ja. Aber die ja auch alle cool waren. Ja, das stimmt. Ja, also da hoffe ich auf jeden Fall, dass es da im nächsten Jahr weitergeht. Das könnte natürlich sein, ja. Ich hoffe aber auch, dass Ultra Core auch weitergeht. Vielleicht kriegen sie ja zwei Termine mal hin. Ja. Mal sehen. Aber es ist natürlich nicht ganz so einfach. Gehen wir weiter. Ah ja. Ja, jetzt haben wir ein paar Sachen, die wir schon besprochen haben, ne? Ja, genau, aber ich sehe hier ganz wichtig, Flo im Bodenhaus. Flo, Ja, was natürlich. war da denn los? Erstmal würde ich kurz sagen, wir sind natürlich jetzt hier gerade bei Folge 150. Es war ja auch ein kleines Jubiläum für uns, was wir hatten in diesem Jahr. Genau, und ja, RBTV-Führung war eine coole Sache, auf jeden Fall. Also kann ich nur noch mal wiederholen. Also, wenn ihr in Hamburg seid, dann meldet euch dort, beziehungsweise sollte man vorher machen. Man sollte vorher den Termin ausmachen. Man muss nicht, soweit ich das verstanden habe, brauchst du nicht lange Vorlauf oder so. Das kannst du relativ spontan auch machen, also eine Woche oder zwei oder sowas. Vorher mal anfragen. Aber also ich kann es empfehlen. Es ist auf jeden Fall ein Erlebnis mal, sich das alles mal vor Ort anzugucken und auch mal so ein bisschen die Dimensionen zu sehen, sozusagen, wie klein eigentlich alles ist. Aber wie groß eigentlich dann doch insgesamt alles ist. Also die Studios sind vielleicht verhältnismäßig klein so, aber du hast halt irgendwie doch, also man kennt die Locations alle, so hat die alle irgendwie schon mal so gesehen, wie Schlauchbüro und so ein Kram. Aber wie das alles miteinander zusammenhängt und wie viel eigentlich es mittlerweile doch alles ist und also mit den zwei Gebäuden dort und so. Das finde ich dann schon noch mal, kann man vielleicht nicht ganz abschätzen, so wenn man nicht schon dort war. So, auch wenn man vielleicht die meisten Räumlichkeiten doch schon mal irgendwo gesehen hat. Ja. Ja, genau. Ja. Haben jetzt natürlich, es war natürlich vom Timing, Entschuldigung, Ja. war natürlich vom Timing her ein bisschen so, dass wir jetzt nicht so viel. Also, oder ich weiß nicht, ob es anders gewesen wäre in einer anderen Woche. Ich kann mir vorstellen, es ist ja am Freitagabend sozusagen gewesen. Ich glaube, da werden eh nicht mehr, also egal wann du da hingehst, werden da nicht mehr so viele vor Ort Ja. sein. Aber es kam nochmal erschwerend in Anführungszeichen hinzu, dass das ja wirklich in der Vorbereitung für die Gamescom-Woche war. Ach stimmt, du warst ja irgendwie Und am letzten Sendetag vor der Gamescom da, oder? irgendwie sowas. Und Ja. dadurch ist es dann natürlich so, dass halt einfach auch alle so ein bisschen beschäftigt sind und zusammenbauen und sowas. Und das ist natürlich dann, aber trotzdem alle freundlich und ja, waren auch dann, also ne, man wird dann, also die werden ja auch gefragt, okay, ja, was machst du eigentlich hier? Also nicht jetzt von den Leuten, sondern das fragt dann halt Chen, die hat in dem Fall die Führung gemacht. So, und dann erklären die das auch bereitwillig sozusagen, was sie da eigentlich machen und wer sie so sind und so, weil nicht allen weiß man es ja, weil man nicht jeden kennt, der dort hinter der Kamera aktiv ist irgendwo. Ja. War eine coole Sache, war ein cooles Erlebnis und ich würde es, wenn ich in Hamburg nochmal wäre und die Zeit hätte, was durchaus passieren kann, würde ich das auch nochmal machen. Hm. Muss ich auf jeden Fall auch irgendwann mal machen. Ja. Da habe ich richtig Bock drauf. Aber Hamburg ist so weit weg von mir. Naja, gut. Ja, das ist so, das ist wohl so. Ja. dann sehe ich hier auch noch Spiele mit Bart. Da war die Ankündigung, dass es wieder ein Spiele mit Bart gibt. Ja, da bin ich so, habe ich so gemischte Gefühle zu, muss ich sagen. Ich habe es leider gar nicht mehr weiter verfolgt. Ich habe die ersten beiden Folgen noch geschaut. Und da muss ich eigentlich, ich fand es eigentlich ganz gut. Ja, dem gebe ich, stimme ich erstmal zu. Ich finde, das ging richtig stark los und ich weiß leider nicht, wie es geendet hat, weil ich irgendwann aufgrund der Simon-Situation die ist da halt mitten reingerutscht. Genau, es einfach nicht mehr weitergeguckt habe. Ja. Aber es war ein lustiges Spiel, passt zum Spiel mit Bart, aber ja, ist für mich, also ich weiß nicht, wobei ich habe gehört, weil ich das, aber kann ich nicht genau sagen, weil ich es nicht zu Ende geguckt habe, aber ich habe von anderen Leuten gehört, dass es wohl auch dann nicht mehr so doll war, also so ein bisschen abgenommen hat zum Ende hin. Aber ja, kann ich nicht genau zu sagen. Ja, also ich habe es zu Ende gesehen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben das auch hier bei uns im Podcast noch gar nicht besprochen. Weiß ich nicht. Mit dem zum Ende hin abgenommen. Also kann man so sehen, weil das Spiel, das wurde einfach nur noch absurder am Ende und dann war es wirklich fast nur noch Quatsch. Also irgendwie so, ja das war einfach zu übertrieben oder zu schlecht oder ich weiß gar nicht, wie ich es genau ausdrücken soll. Ja. Aber es ist, ja, das und dann halt eben ja die Sache mit Simons Twitter-Eskapaden, die dann da auch genau in die Zeit... Ja, und auch Stream, also das war ja nicht nur Twitter. Ja, die dann genau in die Zeit reingefallen ist. Bisschen doof, aber trotzdem eine Überraschung, dass es überhaupt nochmal kommt. Ich hatte... Spiele mit Bart eigentlich abgehakt und auch gedacht, okay, sie finden kein Spiel mehr, was da so... Hat sie den Bart abrasiert. Ja, kein Spiel mehr, was da so gut reinpasst. Aber das war schon zumindest teilweise fast auf Gabe Will Knight Niveau, das Spiel. Ja. Aber wie gesagt, dann ja, ist so ein bisschen ausgefadet zum Ende hin. Naja. Andreas, hast du Spiele mit Bart dann zu Ende gesehen oder auch gar nicht? Nee, ich habe nur die ersten beiden Folgen. Achso, tatsächlich nur die ersten beiden, okay. Und bin dann raus, aber stimmt mir das, was, jetzt erinnere ich mich auch mit Simon seiner Geschichte, es hat mich auch so ein bisschen abgeturnt, dass ich dann auch erstmal ein bisschen Pause machen wollte. Also generell war dann so ein, ja, also da bin ich echt bei Flo, dass ich dann auch dann das irgendwie... war es too much. Aber ich werde es mir wahrscheinlich noch mal zu angucken, weil wenn du jetzt sagst, das wird noch absurder, das finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Ja, okay. Ja. Gehen wir weiter. Okay. Jetzt wird es aber wirklich interessant. Jetzt sehe ich hier eine Folge, die ging 40 Minuten. Ja, ja, genau, ich habe auch schon, genau, also das war auch jetzt gerade so meins, ich sehe immer bloß die Thumbnails und die Überschriften und dann hast du halt hier, okay, 151, alles klar, News, Bundesliga, Kino Plus. Also, und dann 40 Minuten, wo ich mir denke, gut, Bundesliga und Kino Plus, das sind so die Formate, wo ich denke, das sind so Dauerbrenner, die funktionieren, aber da kannst du nicht viel zu sagen. Ja, da kann ich auch aus unseren, da kann ich mal komplett unsere Kapitelmarken vorlesen. Ja, mach mal. Da lässt sich nicht so viel rausholen. Also, Intro, Begrüßung, ja. Hochzeit Miri und Steffen. Okay. Ja, cool. Ja, Almost Daily. Ja, ist doch schön. Ja. Almost Daily. Mhm. 100 Karten über Gaming. Okay, da können wir noch kurz drüber sprechen. Da kam dann das Buch raus mit dem Katapult Verlag. Wo sie dann diese 100 Karten über Gaming gemacht haben. Mhm. Aber ich kann auch nichts weiter zu sagen. Ich habe das Buch mir nicht geholt. Ihr ja anscheinend auch nicht. Sonst könntet ihr auch was sagen. Keine Ahnung. Mhm. Ja. Okay, weiter. Bundesliga, Kino Plus, Verabschiedung und Outro. Ja, tja. Ich meine, hey, warum nicht? Also, es war wohl eine kleine Zwischenfolge von uns. Aber vielleicht was muss war man auch Bundesliga? Mal... Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was da bei Bundesliga war. Aber wahrscheinlich, ich schaue gerade, es war... Vielleicht der eigene Kanal? Ah, das kann sein. Ja, ja, dass da angekündigt wurde, dass es einen eigenen Kanal geben soll. Aber ah, ja, stimmt. Auf jeden Fall, finde ich, kann man diese, also kann man das ja zumindest jetzt mal nutzen, um nochmal zu sagen, also natürlich ist Kino Plus, ich gucke leider Kino Plus viel zu selten in letzter Zeit, aber das ist natürlich ein Dauerhighlight über alle Jahre hinweg, die wir jetzt sozusagen Kino Plus hatten. Mhm. So, also, ja. Es ist auf gewohnt hohem Niveau. Sag ich jetzt mal. Genau, und hier auf dem Bild ist auch Wolfgang und Memo. Also das, da haben wir wahrscheinlich drüber gesprochen, weil das eine spezielle Folge war. Also da ging es, ich erinnere mich auch, da ging es um New Hollywood, also diese 70er-Jahre-Ära Hollywood-Filme. Mhm, ja. Auch eine interessante filmgeschichtliche Zeit, die auch Niki und mich interessiert hat. Deswegen haben wir da wahrscheinlich auch drüber gesprochen, kurz. Aber ja. Ja, ist ja schön, ja. Okay. Ja, ich glaube, das Spezial haben wir schon so ein bisschen abgehandelt, was als nächstes kommt. Genau, genau. Die nächste Folge haben wir dann Mord Männer genau besprochen, um was es ging. Dann geht es weiter. Oh ja, da haben wir gesprochen über Hero Quest. Das war dieses Ersatzprogramm für das ausgefallene Mord Männer, was wir gerade... Ja. Schon angekündigt hatten. Mhm. Fand ich auch cool, wie die vier Bohnen da HeroQuest gespielt haben. Ist zwar nicht mein Spiel, habe ich damals auch schon gesagt, also ich habe das früher nie gespielt, und aber da mit Interesse zugeschaut, sag ich mal. Und ja. Ja. Weiß gar nicht, ob ihr da noch was dazu sagen wollt. Ich glaub, so nee, ich habe das leider nicht gesehen. Ja. Ich habe, hatte ich jetzt damals in der Folge schon gesagt, ich habe alle Folgen geguckt und bin Hero Quest begeistert. Ich habe nämlich jetzt gerade hier hinter mir auch alle Erweiterungen schon erstanden. Ah, geil, ja. also ich finde es ganz nett. Ist halt auch eher so ein Nostalgie-Ding, weil ich habe das als Kind damals gespielt und freue mich, das jetzt mit ein paar Kumpels wieder zu spielen, die so die es vorhin auch von früher kennen. Ja, ja, cool. Ja. Ich bin ja, hatte ich, weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, ich bin ja auch ein bisschen durch Dice, auch Rocket Beans Dice, das war auch so ein bisschen meine Connection, weil ich halt auch ein bisschen Tabletop. Ja. Dice. Ja, Dice. Achso, ich dachte, ich hab schon das so Geist gesagt. Nee, nee, Dice, aber es ist ja, Mensch, das ist ja auch noch so ein Ding, das ja auch, ja, gibt's ja auch nicht mehr. Ja, zumindest ist die Kooperation nicht, den Kanal. Da. Ja, achso, ja, natürlich gibt es das noch. Ja, Entschuldigung, so war es nicht gemeint. Ja. Also natürlich war mir vorher auch gar nicht so bewusst, dass Dice ja eigentlich nur eine Folge quasi in der Woche produziert hat, nur für Rocket Beans exklusiv. Und da quasi seinen kompletten YouTube-Kanal mit anderen Bemalgeschichten und sowas alles aufgebaut hat. Also der hat ja deutlich mehr gemacht, als nur bei Rocket Beans ausgestrahlt wurde. Ja. Naja, aber wie gesagt, Hero Quest, Daumen nach oben. Freue ich mich auch, wenn da noch mehr kommt. Ich weiß nicht, das war, glaube ich, aber auch ein Placement, oder? War das komplett frei? Ich glaube da nicht, aber später gab es dann noch mal irgendwie was, wo sie auf der Spielemesse waren. Da, genau, da war es auf jeden Fall ein Placement. Da haben sie es einmal enthüllt gehabt, diese neue Erweiterung. Ja. Und ja, mal gucken, ob der Web. Ich hoffe, dass sie es auch auf dem Sender spielen werden. Fand ich eigentlich immer ganz gut mit Nils und Eddie und wie sie da halt sich dann gegenseitig zanken. Eddie hat da die nutzloseste Person ever, glaube ich, sich entwickelt. Chad Banner. Hey, er spielt ja irgendwie einen Zauberer und die Zauberer sind bei Hero Quest anscheinend nicht so. Ja. Das stimmt tatsächlich. Also es ist auch so ein Meme und auch so ein Gag da in der Hero Quest Fan-Community. Aber es gibt die Erweiterungen und die Erweiterungen sind quasi immer, so wird es so ein bisschen gesagt, so thematisch. Es gibt zum Beispiel die Erweiterung der Spiegelmagier und da gibt es hauptsächlich Loot für den Magier. Und dann gibt es halt eine andere Erweiterung, die ist dann mehr für den Barbaren und so weiter. Also das sind da gibt es dann Gegenstände, die dann mehr den einen Charakter hochleveln. Vielleicht machen sie es in der Zukunft, dass sie dann halt diese Erweiterung spielen, dass Eddie auch mal was kriegt. Okay. Ja. Ja. Dann sehe ich hier noch Nerds Unheard. auch wie ein Comeback nach sehr langer Zeit. Auch ein unerwartetes Comeback, genauso wie es beim anderen ja auch war, oder zumindest bei einigen anderen. Also bei Nerds an Herz noch unerwarteter als bei Almost Daily zum Beispiel. Genau, also Nerds an Herz, muss ich sagen, ist sau cool. Also ich mag das einfach, ich gucke mir das gerne an. Ist natürlich jetzt nicht unbedingt so mein, ich würde jetzt nicht sagen, ist mein Top-Format oder sowas, aber es ist halt einfach eine coole Sache, die man sich hin und wieder mal geben kann. Gab es jetzt bisher, glaube ich, wieder zwei Folgen. Sie haben ja auch das Studio, also beziehungsweise sie machen es jetzt ja im Studio, nicht mehr in der Küche, wo es dann jetzt... Und man kann auch Ideen manchmal daher kriegen, weil zum Beispiel hatten sie in der zweiten Folge, die es jetzt wieder gab, hatten sie zum Beispiel Marzipankartoffeln gemacht, also ein Team. Okay. Und ich meine natürlich, es waren Zimtkartoffeln, weil Marzipankartoffeln sind nicht sowas, also nichts, was ich nicht schon kannte sozusagen. Mhm. Und dann haben wir uns halt gedacht, Mensch, in der Weihnachtszeit, ja, probieren wir es doch mal. Machen wir doch einfach mal Zimtkartoffeln. Und war okay, kann man machen. Okay, also Sachen aus Nerds an Herz nachkochen ist mutig. Ja. Aber ich wusste nicht, dass es wirklich Menschen tun. Wenn es funktioniert, gut. Naja, gut, jetzt nicht alles sozusagen. Nur diese eine spezielle Sache, die Idee fanden wir halt gut. Wir haben es jetzt auch nicht unbedingt 1:1 so gemacht. Aber, Naja. Ja, cool. Nee, da hat mich auch sehr gefreut. Das habe ich früher schon immer gerne geschaut. Und jetzt auch, jetzt wo es ein bisschen da größer aufgezogen, also ja doch, irgendwie ist es größer aufgezogen. Ja. Gefällt mir. Dann haben wir hier noch Beans vs. Mario. War auch ein cooles Ding. Da haben sie mal wieder. Das war Mario Wonder, ne? Genau. Genau. Ja. Mal wieder so ein klassisches Beans vs. und sowas wie Mario Jump'n'Runs passt da einfach perfekt zu dem Format. Das stimmt, ja. Und das war auch ein schönes Ding, wo man auch einen ganzen Tag oder einen ganzen Abend nebenher laufen lassen konnte. Ja. Und Spoiler, sie haben es ja auch bis zum Ende geschafft. Ja klar, das war ja dann glaube ich auch in den Highlights, in den Monats-Highlights mit drin und sowas, also in den Best-of meine ich. Ja, und auch schön. So Beans Versus ist ja immer sehr Hit und Miss und hängt vom Spiel ab und so. Und das war wieder ein richtig, richtig schönes, meiner Meinung nach. Ja. Genau wie, ich glaube, mein Lieblings-Löffelmesser-Gäbel in diesem Jahr. Und zwar das Löffelmesser-Gäbel Oktoberfest. Ach du Scheiße, ich weiß nicht, ob ich das als mein Lieblings-Löffelmesser-Gäbel in diesem Jahr bezeichnen würde. Den Anfang einfach legendär. Colin einfach im bayerischen Dialekt moderiert und singt. Also ganz großartig. Jetzt die Sachen, die er probiert hat, mein Gott. Aber Muss ja sagen, das war jetzt, glaube ich, schon in diesem Jahr wieder, aber es gab ja jetzt eine Löffelmesser-Gäbel mit diesen speziellen neuen Supermarktprodukten oder so. Mhm. Und das fand ich ja auch saugeil. Da gab es diese eine Szene, ich denke mal, das wird auch im Best-of landen, wo er sich irgendwie so diesen mit diesem schwarzen Eis so einen Hitlerbart macht. Ja, ganz am Anfang, also, ja, stimmt. Ja. Ist einfach so, das ist so typisch Colin-Humor einfach. Ja. In dem Moment, wie er das so rüberbringt, nun. Stimmt, da ist dann am Anfang, man sieht schon genau, okay, ihm geht gerade irgendwas ganz Blödes im Kopf vor. Und er kann sich selbst kaum das Lachen verkneifen. Ja, Löffelmesser-Gäbel ist auch einfach mittlerweile fast auch so eine Konstante, wie du gesagt hast. Ja, das kam jetzt einfach halt regelmäßiger. Ein Highlight-Produzent, sag ich jetzt mal. So. Ja. Ja. Und Und es gab auch ein Community-Nerd-Quiz. Sehe ich ja auch noch. Ja, weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht, ob ich das brauche, aber ist halt okay für die Leute, die mitmachen, ist doch schön. Genau, für die Teilnehmer immer schön. Wie für Stefan zum Beispiel. Ja, dieses Jahr war ich ja nicht dabei. Ja. Aber, ja. Ich finde gut, dass sowas dann trotzdem, was heißt trotzdem, also dass es immer noch auf die Beine gestellt wird, weil das ja damals vom Community Manager, da gab es so viele. Hat er das erste Community? Weiß ich nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher, wer das erste gemacht hat. Oder war das der Timo? Ich weiß es nicht. Ich hätte den Satz besser nicht angefangen. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber es hat sich auf jeden Fall durchgezogen, egal wer da jetzt gerade im Community Management ist. Ja. Naja, und ich würde noch was anderes vielleicht oder andere, also oder haben wir noch was zum Community Nerd Quiz? Nö, würde bloß sagen, dass. Weil ich sehe es im Thumbnail so ein bisschen, das würde ich gerne noch besprechen wollen. Game 2 nochmal hat ja so ein bisschen. Ach ja. Ja, noch so ein paar spezielle Folgen danach dann noch gehabt, nach der 300. Folge. Ich weiß nicht mehr, welche die Gollum-Folge war, aber das war zum Beispiel eine, die fand ich sehr, also wo sie im Prinzip eigentlich so eine Recherche, so eine Reportage, so sag ich mal, über das ganze Thema gemacht haben. Ja, 307, wenn ich das Bild richtig interpretiere. Ja, ach so, stimmt, ja, hast recht, ja, müsste 307 sein. War halt, also das ist halt einfach schon, wie krass, dass sie so ein, also das hat ja eigentlich mit dem eigentlichen Game 2 nicht viel zu tun, sozusagen, sondern ist ja wirklich dann so eine Ein-Thema-Folge gewesen. Aber natürlich super spannend und interessant gemacht und weiß nicht, sowas hat halt irgendwie totalen Mehrwert auch für die Zukunft, keine Ahnung, für die Konservierung, für die Archivierung von solchen Sachen. Mhm. So. Ja, stimmt. Also es war auch damals sehr überrascht, weil das kam ja ohne Ankündigung. Ja. Einfach anstelle von einer normalen Game-2-Folge. Ja, das stimmt. Und ich habe mich darüber gefreut. Also fand ich wirklich krass. Mhm. Ja, gehen wir weiter. Wir sind fast durch. Da habe ich jetzt das im nächsten Fall. Ja, irgendwie zum Ende des Jahres wird es so ein bisschen politisch noch. Ne? Ja, erstmal, okay. Ja, erzähl erstmal, was du sagen wolltest. Ja, ich will jetzt nicht politisch sagen, aber es geht um die Umstrukturierung bei RBTV. Ja. Ja, ich sage immer, alles ist Politik. Auch ein schweres Thema. Ja. Also das war einfach die Ankündigung, dass die Kurzarbeit Ende des Jahres endet, aber dass sie sich eben von, ich glaube, drei Personen war es, trennen mussten und dass es eben intern diverse Umstrukturierungen geben soll oder schon gegeben hat oder wie auch immer, da hat man seither ja keine weiteren Details gehört. Ich denke mal, da kommt jetzt vielleicht demnächst noch was. Ja, anscheinend wurde eine Person ja dann entlassen, die Simon nicht so mochte, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe. Aber naja. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was Andreas vorhin damit sagen wollte. Ich habe das jetzt anders interpretiert. Na gut. Aber da gleich mehr, da kommen wir dann auch noch hin. Aber ja, das war eben, also irgendwie eine positive Nachricht, dass es jetzt normal weitergeht, auch nach der Kurzarbeit, aber halt die negative Nachricht, dass sich eben von Leuten trennen mussten. Ja. Und ja, das wurde da angekündigt. Dann noch was Lockereres. Es gab wieder den Kongstar Gaming Day. Der war ja noch nie so eins meiner großen Event-Highlights. Ich weiß nicht, ob ich den jemals gesehen habe bis jetzt. Es spricht mich null an. Ja, aber, keine Ahnung. Aber deswegen ging mir auch so, dieses Jahr mehr oder weniger zufällig gesehen, wegen der Ankündigung, die sie gemacht hatten, nämlich, dass es in zwei Locations stattfindet. Und ich wollte einfach mal sehen, wie sie es umsetzen. Ja. Und es hat mir dieses Jahr richtig gut gefallen. Lag vielleicht auch dran, dass Florentin ein Teilnehmer war. Und Florentin macht irgendwie jedes Format besser. Ja. Und die Umsetzung war halt, dass ein Teil im RBTV-Haus stattfindet, ein anderer Teil in der im St. Pauli-Stadion. Also aber hatten die das nicht schon mal gemacht? Sie hatten es bisher immer komplett im Stadion gemacht. Okay, ja. Und da gab es auch eine Fahrt dazwischen, also wo sie dann vom Bohnenhaus zum Stadion gefahren wurden und während der Fahrt gab es ein Quiz im Auto. Und da also waren viele, viele nette Ideen dabei dieses Jahr. Mhm. Muss ich sagen, hat mir gut gefallen. Ja, dann gab es noch ein Pen and Paper, Dungeons and Dragons, Geschichten aus Grün. Kann man jetzt, glaube ich, gar nicht. Wolltest du was dazu sagen? Ja, das habe ich natürlich gesehen. Schwierig. Also, weil an sich ist das geil. Also natürlich ist es Pen and Paper und es ist mit Steffen und mittlerweile finde ich Steffen, glaube ich, am besten als Spielleiter. Also, ne, sind so kleine Nuancen, die da die Unterschiede machen. Also die anderen sind nicht schlecht, aber ja. Genau, war an sich echt ganz geil. Ich fand aber dieses Mal tatsächlich die Truppe dann Also nicht so ganz, also das hat schon, das war schon gut, aber es war trotzdem sozusagen auf dem, also es hält, hat, konnte nicht mithalten, zum Beispiel mit einem Telemar oder einem Moritan Manor oder Wer sowas, finde ich von den. war denn dabei? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich das Boah. gesehen habe. Jetzt muss ich kurz überlegen. Also wir hatten, glaube ich, Florentin war, glaube ich, dabei, als dieser, wie heißt denn der Typ? Ich wollte fast sagen Mönch, aber auf jeden Fall so ein Geistlicher. Dann hatten wir Sophia, die irgendwie so eine Barbarin war. Ja, ich hab's doch gesehen. Boah. Boah, jetzt komme ich langsam durch. Azara war noch mit dabei. Und ich glaube, Andreas? Oder habe ich gerade. Das kann gut sein, ja. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich hatte vor allen Dingen halt den Eindruck, dass halt, das waren jetzt relativ, da waren halt diesmal mehr Leute dabei, wo man das Gefühl hatte, dass die haben noch nicht so viel. Entweder haben die noch nicht so viel Pen and Paper Erfahrung oder sie haben einfach eine Art und Weise, Pen and Paper zu spielen, die mir persönlich nicht so richtig zugesagt hat, so vom Zugucken. Und klar, Florentin ist natürlich, ne, den brauchen wir nicht drüber reden. Florentin ist extrem erfahrener Pen and Paper Spieler und Leiter und hat natürlich immer so seine Rollen und verkörpert die auch extrem gut. Das muss man ihm lassen. Keine Ahnung. Aber insgesamt hat irgendwie die bei mir die Chemie nicht so richtig gepasst. Also ich habe es, also aber wie gesagt, war trotzdem ein gutes Pen and Paper, unterhaltsam. Genau, nur halt vielleicht nur, also nicht vielleicht, also vielleicht nicht auf dem exzellenten Niveau, sage ich jetzt mal. Ja, also es waren die vier, kann ich bestätigen. Ich habe mir gerade ein Thumbnail Okay, rausgesucht. ja. Ja. Ja, aber war, wie Ja, gesagt, also okay. trotzdem ein Highlight, aber jetzt keins von den absoluten Highlights sozusagen. Ja, und dann Wollte ich nicht unerwähnt lassen. Ja. kommen wir zu unserer letzten Folge. Da geht es jetzt nochmal ans Eingemachte. Ja. Da haben wir nämlich, fangen wir bei was Harmlosen an. Haselnuss ist jetzt neu im Artist Management. Ja, coole Sache. Also da habe ich tatsächlich, wir haben ja darüber, ich kann mich erinnern, wir haben darüber gesprochen und ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Und so ging es, glaube ich, auch Niki, der auch so, und ich Ja. glaube, weiß nicht, Andreas, ich glaube, du wusstest es auch nicht, oder? Nee, ich habe keine Ahnung. Genau, und ich wohl hab dann direkt Ärger gekriegt zu sagen nach, wie kann, die ist doch super und also wir sind meine Freundin so, die ist doch super, wie könnt ihr nicht wissen, wer das ist und so, ne? Also da haben wir tatsächlich wieder so ein bisschen keine Ahnung gehabt. So. Ja, also anscheinend eine coole Sache, dass sie dabei ist. Ja. Ist doch schön. Ja, ich habe sie bisher aber auch nur ein, zwei Mal gesehen. Kommt sehr sympathisch rüber, muss ich sagen, aber ich glaube auch nicht so mein Cup of Tea. Ja, ich glaube, die macht aber auch viel. Das ist, glaube ich, auch so eine, die immer mal wieder bei irgendwelchen Pen and Paper Ja, dabei ist. Pen and Paper macht So, sie auf jeden ja. Fall viel. Die leitet, glaube ich, auch Runden und so auf Twitch. Ja. Also die ist da auch sehr aktiv. Genau, weil das ist halt so der Punkt, glaube ich, warum sozusagen also warum das, glaube ich, für meine Freundin ein Riesending war, weil sie natürlich solche Sachen sich extrem gerne anguckt. Nicht nur auf der BTV, sondern auch bei anderen Kanälen, wie Ja. wesentlich Orgenspalter oder Was? was die wieder alle heißen. So, ne? Und ja, und da hat sie die halt schon gekannt und ich hatte keine Ahnung, weil ich halt den Kram nicht gucke, außer auf der BTV. Und ja, aber ist doch cool. Also vielleicht, ja, wie gesagt, ist ja eh cool, wenn sie das ein bisschen diverser alles aufstellen und so. Ja. Und ja. Das ist ja anscheinend wieder eine neue Farbe, die da reinkommt. Genau. Ja. Okay, aber dann kommen wir zu den größeren Sachen. Es gab ein Statement von Janina, Ja, richtig. die, ja. Das war so ein bisschen auch, was ich meinte mit, ne, jetzt wird es zum Jahresende wird es Ja. nochmal politisch, weil zum einen natürlich die Situation um Simon, die wir ja Ja. vorhin schon so ein bisschen abgehandelt haben oder so ein bisschen angedeutet haben, ne, und dann natürlich Janina-Statement, wo es halt einfach um das Thema ging, ich nenne es mal Objektifizierung von StreamerInnen und sowas und was natürlich bei ihr krass ist, was dann irgendwie in Richtung kam, ja, dass es irgendwelche Spekulationen gab über ihre Sexualität oder wesentlich ihre Identität und Ja, sowas. also um mal kurz ganz vorne anzufangen, es ging eigentlich darum, dass sie angefeindet wurde, eben weil sie sich optisch so verändert hat. Das ist wohl Ja. der Haupt, ja, Stein des Anstoßes für viele Ja, Leute, klar, ja. dass sie sich ihre Haare kurz geschnitten hat, also sehr kurz geschnitten hat und dass sie eben ja sehr viele sichtbare Tattoos hat. Im Prinzip ist Ja. das so der, ja, Ja, und sie was hat halt womit viele Leute da auch nicht umgehen nochmal, können. sie hat halt da auch nochmal klar gemacht oder so ein bisschen ja auch rübergebracht, dass es sie halt echt auch getroffen hat. Also, dass es sie wirklich auch, ja, dass es ihr da auch mental, sag ich jetzt mal, dann schlechter ging. Und das ist halt einfach scheiße. So, also, das ist so generell, finde ich, also, ne, ich kann zwar irgendwo Also, oder wie soll ich sagen, es überrascht mich nicht, dass es solche Sachen gibt, Le so. leider ja. Ja, aber ich finde es halt trotzdem halt scheiße, dass es dann so weit kommt. Und wie gesagt, also ich finde, sie hat auch nochmal dieses Thema Objektifizierung halt ein bisschen aufgemacht, hat ja auch dann auf Gnu nochmal verwiesen, die darüber ein Video gemacht hat. Ja, sowas ist halt einfach scheiße. Sowas soll es halt einfach nicht geben. So. Ja, und auch wirklich schlimm, dass so Streamerinnen wie sie dann überhaupt sowas sagen müssen, weil sie da eben betroffen sind. Also, Ja. aber ich glaube, das Internet, ich weiß auch nicht, da kann man, glaube ich, so gar nichts mehr dazu sagen. Genauso Ja, ist wie, auf jeden Fall kein Highlight, sagen wir mal so. nee, ja, genau wie bei Simon. Was wir jetzt vorhin Ja. schon angedeutet hatten, da gab es ja dann, gut, er hat verschiedene Sachen in seinem Stream gesagt, die mal mindestens schwierig waren. Ja, und dann kam eben Und noch das dazu, was du ja vorhin auch gesagt hast, ne, dass er dass auf dann Twitter auch, angefangen hat, ja. wild Leute zu beleidigen, auch Ja, also, Leute, also Zuschauer, Leute, die bei RBTV arbeiten und er hat dann gesagt, er ist mit der Firma sowieso durch und konzentriert sich nur noch auf seine eigene Marke und so Geschichten. Also da war so, ja, also Ja, manchmal. ziemlicher Ausbruch Ja. und Ja, ich völlig finde einfach, übertrieben. genau, ich finde halt, Simon ist so ein Typ, genau, also so, ich habe manchmal das Gefühl, dem würde es besser gehen, wenn er das Internet nicht hätte, sozusagen. Ja, auf jeden Fall. So. Zumindest kein Twitter oder X. So, ne, Ja. und ich meine, das ist alles, ey, man kann jetzt drüber streiten, über seine Stream-Aussagen oder sowas, weil, keine Ahnung, da ist dann viel natürlich auch, wo man sagt, ja, das ist halt Meinung, ne, das, lass ihn seine Meinung haben, ist auch okay, soll er von mir was haben, muss ich ja nicht teilen. Genau, und das Ding ist aber halt einfach dann, wie gesagt, diese Aussagen auf Twitter, das fand ich dann halt besonders schlimm. Wo halt, wie du sagst, hast du eigentlich perfekt beschrieben, wo er halt wild um sich schlägt, halt irgendwie in alle Richtungen und irgendwie alles scheiß drauf, wenn ich da jetzt treffe. Ja. Und einfach für mich schwierige Aussagen. Und das war für mich wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte einfach, ich habe keine Lust mehr, ich krieg schlechte Laune, wenn ich den sehe. Ich will den einfach nicht mehr, ich werde keine Formate mehr gucken mit Simon. Vielleicht mit der Ausnahme von Game 2, wenn er dort mal moderiert. Und Ja. vielleicht noch die letzte Folge Moral Manor, das sage ich jetzt mal. So. Ja. Ja, vielleicht kriegt das sich auch wieder ein. Ich meine, Ja, natürlich. Wenn er, ja, wenn das natürlich dann besser wird und so, ist was anderes. Ja, stimmt. an sich ist er ja wirklich ein sehr sympathischer Typ, aber er hat wirklich auch immer wieder diese Ausbrüche. Und diesmal war es halt wirklich richtig heftig. Ja. Also, Ja, wie gesagt, ich will es auch ist schwierig. hier, Und es ist ja auch okay, so, ne, aber ich denke mir halt so, nein, finde ich nicht, weil ja. in seiner Position, er ist halt mal ein Aushängeschild, weil Gründer von RBTV Ja, und das stimmt schon. egal was er macht, er reißt da halt eine ganze Menge andere Leute mit runter. Ja, das stimmt. Da hast du schon Da, recht. Also da, ich da. meinte jetzt damit auch nur, es muss ihn ja nicht, also ich meine jetzt bloß nicht, dass ich jetzt sage, ah, ich will ihn nicht mehr sehen, so, Ja, okay, das das kann ist. ihm egal sein, so, Ja. ne? Ja. So, aber keine Ahnung. Ich sag bloß, wie gesagt, für mich ist das so der Punkt gewesen, wo ich einfach keine Lust mehr hatte und weswegen ich dann auch zum Beispiel Spiele mit Bart nicht zu Ende geguckt habe. Ja. Wäre sowas mit, ich will nicht mehr sehen oder so, das kann wirklich egal sein. Das wäre zum Beispiel bei Janina auch eine angebrachte Situation für die Zuschauer, die sich aufregen, warum hat sich denn Ja, die das Haare stimmt. abgeschnitten, Ja, sollen sie ja. sagen, ja, okay, gefällt mir nicht mehr, ich finde die scheiße, ich gucke mich das nicht mehr an. Dann ist ja gut. Ja. Aber Boah. stattdessen dann, ja. Ja, Leute suchen da auch ein bisschen danach. Ich Ja, muss auch logisch. sagen, das ist auch, da hatte ich jetzt neulich erst ein Video gesehen, ich glaube, es war von Rob Bubble, wo er so ein bisschen über das Thema Vogue gesprochen hat und ob wirklich alles Vogue ist oder ob das bloß quasi so den Leuten vorkommt, die sich darüber aufregen und sowas. Und dann da war ein Punkt, den ich halt ganz interessant fand, dass zum Beispiel, er hatte irgendein Video gemacht über irgendwas mit Trans, ich weiß nicht mehr genau, worum es da direkt ging, aber, ne, und dann kamen Leute, die drunter geschrieben haben, unter dieses Video, ja, man wird überall damit bombardiert und deswegen finde ich das alles scheiße und bla. Und wo er dann irgendwie so nochmal rausgestellt hat, diese Leute haben auf ein Video geklickt und sich das Video angeguckt, in dem es nicht nur im Titel stand, das Wort Trans, sondern auch noch im Thumbnail ersichtlich war, Ja. dass es darum geht. Und sie haben es aktiv angeguckt, um es dann danach, um sich dann darüber zu beschweren, dass sie damit bombardiert werden. So, Das ist nicht ganz 100% vergleichbar, aber ich finde, es geht in eine ähnliche Richtung, dass ich halt sage, okay, ich weiß, dass sie so aussieht und ja. Ich störe mich aus irgendeinem Grund daran, was auch immer mein Problem damit sein mag. Warum gucke ich mir das dann an? Ja. Naja. Auf jeden Fall finde ich es schwierig. Also mit Simon, also ich würde jetzt nicht so weit gehen wie du, aber ich habe da irgendwie auch immer noch ein komisches Gefühl. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie es da weitergeht. Er ist jetzt seither nicht mehr auf dem Sender erschienen. Also sie hat mir ja bewusst gesagt, okay, im Dezember, da strahlen wir noch Spiele mit Bart aus. Aber ansonsten bei neuen Sachen ist er nicht mehr dabei. Und bisher jetzt im neuen Jahr ist er auch nicht dabei. Beim Geburtstag ist er nicht angekündigt. Hat, glaube ich, auch schon gesagt, okay, da wird er nicht sein, weil Termine, wie auch immer. Mal sehen, ja. Wie es da weitergeht. Naja. Ja. Okay, aber Müssen wir gespannt sein. Ja. Noch nicht genug mit unserer letzten Ausgabe. Es gibt auch noch den Abschied von Andreas. Ja, und von Lisa. Und von, ja, da wollte ich danach noch dahin kommen. Ja, aber okay, dann gut. Gehen wir erstmal auf Andreas ein. Wir können auch über beide, ja. Also Andreas würde ich ähnlich einordnen wie Lars einfach. Das ist echt für mich, hätte ich nicht gedacht, dass Andreas mal geht. Aber es ist halt jetzt so, also es ist ihm zu gönnen, wenn er jetzt irgendwo was Gutes gefunden hat oder so, wo er sich nochmal neu ausprobieren kann. Aber ja, den werde ich auf jeden Fall auch vermissen. Ja, schade, dass er jetzt weg ist. Ja, so. Ja, Andreas, also auch, wie ich vorhin schon zu Lars gesagt habe, war auch jemand, den konntest du in jedes Format setzen und er konnte es moderieren. Und Andreas sogar ja noch in die Gaming-Formate. Ja, das stimmt, ja. Der war jetzt auch gerade in letzter Zeit häufiger im Game Talk. Ja. Und auch, ich glaube sogar jetzt kurz vor Jahresende auch nochmal in der Game Talk-Folge. Ah ja, okay. Also aber er hat gesagt, das kann natürlich auch leere Phrase sein, aber er hat in der Folge auch gesagt, dass er gerne auch in Zukunft nochmal wiederkommt in weitere Game Talk-Folgen. Okay. Da ist übrigens, ich glaube, zu Silvester ausgestrahlt von Krimi-Dinner. Oh ja, stimmt, das habe ich auch gesehen. Ein bisschen den Host und da wird am Ende, weil eigentlich hieß es ja, dass Kneipenquiz sein letzter Auftritt ist, aber das Krimi-Dinner ist sein letzter Auftritt und da wurde ihm am Ende auch noch eine kleine Matz gegönnt mit so den besten Momenten oder so eine kleine Zusammenfassung. Oh, vielleicht muss ich mir das mal angucken. Ja, war auch schön gemacht, also ähnlich wie die von Lars bei der Gamescom. Ja. War ganz schön und war ein bisschen eher komische Stimmung anschließend, wo dann so, ja, okay, wir stoßen jetzt an. Ja. Aber es war cool, also das Video ist ganz nett gewesen, was sie da zusammengeschnitten haben. Vor allem, wenn er eben wieder bewusst wird, wie lange er schon dabei ist, ist er halt echt so. Ja, er ist ewig. Ja, also er war, glaube ich, jetzt irgendwie 8 Jahre oder sowas da. Also ja, ich habe gerade seit Februar 2016. Also fast 8 Jahre. Haben wir denn schon wir sind ja jetzt quasi am Ende wir besprechen ja jetzt quasi die letzte Folge, die wir aufgezeichnet haben. Haben wir schon über Nerd Commander gesprochen? Nee, wo ist denn das eigentlich gewesen? Stimmt, das war auch noch in der Folge, in unserer letzten. Achso, können wir gleich noch zu. Ja. Okay, dann ist ja gut. Ja. Damit wir das Positiven aufhören. Ah ja. Ja, ja und aber weil du gerade das Krimi-Dinner angesprochen hast, allgemein Empfehlung. Also Flo, ich glaube, das könnte dir auch gefallen. Es kann sogar sein, dass meine Freundin das geguckt hat. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber wenn nicht, dann frag sie mal. Das war schön. Aber ich werde es mir angucken, ja. Ja, und Lisa, auch so ein Urgestein. Ja, absolut. Da frage ich mich ehrlich gesagt, wie der Laden noch zusammengehalten werden soll ohne Lisa. Ja, sie war ja jetzt nicht so häufig vor der Kamera, aber doch immer mal wieder. Und ja, sie hat auch sehr überraschend ihren Abschied bekannt gegeben. Ja, das stimmt. Ja, ist sehr schade. Sie war ein riesen Scrabble-Talent. Ja. Ja. Ja, und wie du sagst, sie war ja diejenige, die anscheinend für die Boden so die Termine gemacht hat. Ja. Und wir wissen ja auch von unserem Interview mit Arno, dass sie da im Hintergrund sehr viele Fäden zieht. Oder beziehungsweise dann, nicht unbedingt die Fäden zieht, aber die Fäden zusammenhält. Ich glaube, so kann man es nennen. Ja. Und da auch, krass. ist auf jeden Fall auch ein schmerzhafter Abgang, kann ich sagen. Also ich finde auch Lisa war immer sehr, also kam immer sehr sympathisch rüber auf jeden Fall. Ja. Aber das gilt sowieso für die allermeisten, die dort immer mal wieder vor der Kamera auftreten. Ja. Ja. Naja, gut. Also viele Abgänge in diesem Jahr. Das stimmt, ja. Und vor allen Dingen große Abgänge auch. Ja. Und ich glaube, Andreas war der, den unser Andreas vorhin gemeint hat, der mit Simon da aneinander geraten war, oder? Ach so, echt? Ach so, dann meinst du das? Ah, okay. Ja. Stimmt, ja, der war ja in die hat auch mal Twitter so eine Streiterei in der Öffentlichkeit ausgetragen. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Also ich, ja, das hätte ich erkennen können, aber habe ich ja, das vorher nicht gerafft. Ja. Das, jetzt haben wir es aufgelöst. Mhm. Genau. Aber gut, weiß man nicht, ob die beiden einen schlechten Tag hatten, als es da diese Twitter-Fehde gab oder ob da mehr war. Ja, das war aber auch wirklich, also das war ja wirklich so eine Nummer. Also ich meine, das war von Simon scheiße und das war dann auch dumm reagiert, aber ja. Ja. Aber das war doch mehrmals dann. Das war einmal das mit dem Hero Quest, wo Simon geschrieben hat, dass er streamt. Andreas hat gesagt, ja, wir planen eigentlich mit dir. Ja. Ja. Mhm. Wo er meinte, toll, ich fahre jetzt extra nach Hamburg und es wird gesagt, hier abgesagt, ich stream heute Abend. Dann sagte Andreas, kannst du bitte mal erstmal kommen? Wir planen hier gerade das Ausweichprogramm. Mhm. Ja. Und dann kurze Zeit später war doch wieder was, wo er dann auch meinte, wo sich Simon geäußert, wo Andreas doch dann irgendwas geschrieben und wo dann hier Arbeit nur am Möben. Also ich hatte das eigentlich auch. Das mit den Amöben war, glaube ich, nicht auf Andreas. Ja, das war, glaube ich, also, war das keine Antwort an ihn. Ja, da ging's um keine spezielle Person. Das war allgemein. Okay, gehalten. Ich habe das. Kann natürlich sein, dass er ihn trotzdem gemeint hat. Ich weiß es nicht, aber ja. Ich weiß es auch nicht, aber ich hätte es so verstanden, dass er ihn quasi angesprochen hat oder dass er dann so. Also, das ist nur das, was man ja, weil man ja öffentlich mitbekommen hat, dass er ihn quasi, dass da irgendwie, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass da schon Beef war und dass das ja jetzt zumindest jetzt raus ist, weil er ja nicht mehr arbeitet. Ja, weiß man nicht. Naja. Aber das hat, also es war, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass es jetzt der Grund war, also nee. So eine Entscheidung machst du ja nicht, weil einer verrückt spielt. Ja. Glaube ich. Ja. Das stimmt. Wie gesagt, wir wissen ja nicht, was da hinter den Kulissen so abgeht. Ja. Aber jetzt zum Schluss nochmal schönes Highlight, das es im Dezember nochmal gab, das war diese Nerd Commander Sendung. Ganz neues Format. Oder was heißt Format? Aber richtig gut. Ja, richtig also gut, ja. Ganz ein Event eher als Format. Mhm. Hat mir gut gefallen. Ja, muss ich auch sagen. Also es gibt sicherlich Verbesserungspotenzial, aber das ist ja klar beim ersten. Ja, aber dann eigentlich auch nur so Kleinigkeiten, meiner Meinung nach. Ja. Ja, noch ein bisschen Balancing, ne? Dass das halt die Spiele ausgewogener sind oder abgestimmter. Genau, und ich habe ja auch gesagt, glaube ich, dass ich weiß gerade nicht mehr, was es war. Schon bei den Shootern Best of One, oder? Ja, bei den Shootern fand ich irgendwie doof, dass man gesagt hat, man macht ein Best of One und dann, ich weiß ja nicht. Und was mir halt aufgefallen ist, aber das ist natürlich weniger jetzt ein Schuld des Formats, oder generell überhaupt niemand ist schuld oder irgendwas. Aber mir ist halt bloß aufgefallen, Maxim hat irgendwie. Ich weiß nicht, hat man ihm vorher nicht, ich weiß nicht, oder wollte er das absichtlich so machen? Es war ein bisschen komisch, weil es stand ja eigentlich jeweils drauf, wie die Leute sich einschätzen. Er hat aber irgendwie die Leute nicht so richtig so eingesetzt, wie sie sich einschätzen, sondern hat alle überall hingesetzt. So. Das war irgendwie ein bisschen komisch, aber ja. Ach so, okay. Das ist gar nicht so aufgefallen. Aber das ist ja seine Sache, ne? Wenn er das irgendwie taktisch klug hält, dann ist das ja okay. Ja. Ich hatte das Gefühl, dass Maxim da so ein bisschen einfach den Entertainment-Faktor mehr rausgesetzt hat und nicht jetzt nur sein, für seine, dass er jetzt unbedingt gewinnt, sondern er wollte halt einfach Stimmung und Gas geben. Also er hat sich ja auch relativ zügig gleich als erstes gesagt, okay, ich setze mich selber ein und mache jetzt hier diese auf dem Laufband. Ja. Hat dann auch so Entertainment und so. Also ich glaube, ihm war, ehrlich gesagt, ist genau das, was ich häufig vermisse, dass die Leute immer gleich so angepisst sind und sich da so ich will gewinnen, wo ich denke so, naja, aber ihr habt euch jetzt schon im Kopf, dass ihr noch 2000 Zuschauer habt, die eigentlich jetzt auch ein bisschen die jetzt nicht nur, die nicht nur den Zielstrebigen sehen wollen, sondern ich möchte halt auch, da kann mal ein Gag kommen, der jetzt nicht nur immer auf den anderen geht, sondern vielleicht mal, also so, und da wenn man sich jetzt mal anschaut und auf Maxim achtet, der macht eigentlich immer so ein bisschen auch verrückt, dass er sagt, okay, Ja, das stimmt ich schon. will's, ich will nicht nur OP spielen, sondern halt auch ein gute Entertainment bieten. Ja, und ich muss sagen, Maxim schätze ich auch. Also er ist einfach ein lustiger Typ. Ja, klar. Aber bevor wir jetzt noch, haben wir nicht eine Sache vergessen? Da gab es ja nicht irgendwie so ein Star Wars-Ding noch, wo die sich alle Ja, verkleidet hatten? es gab so ein Star Wars Quiz Adventure. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt so eine große. Steht hier auch drin bei unserer letzten Folge. Ja, Ach ich glaube, so, wir haben okay. extrem viel in der letzten Folge besprochen, weil wir da, glaube ich, einen Okay. Monat Pause hatten vor der, seit der Und davor. jetzt schon wieder einen Monat Pause. Wir müssen eindeutig regelmäßiger wiederkommen. Ja, Ja. genau. Ja, nee, das war wirklich, also Genau. das Star Wars Quiz Adventure war für mich auch noch so ein Ding, so ein kleines Highlight, sage ich mal. Also natürlich eher eine kleinere Sache, aber Okay, das habe ich gar hat auch nicht Spaß gesehen. gemacht. Hat ganz, nur die Rechenaufgabe am Ende war ein bisschen kaputt, aber ja. Stimmt, haben wir dann in der letzten Folge besprochen, aber Nerd Commander fand ich auch richtig gut. Da wünsche ich mir, dass es nochmal weitergeht, Ja. dass das nochmal angesetzt wird und ich denke mal, dass die da auch ihre Schlüsse ziehen werden und dann die Spiele dementsprechend anpassen. Ja, also dürft da von mir aus auch gerne wiederkommen. Gut. So, wollen wir noch eine kurze Prediction für dieses Jahr? Was meint ihr, was passiert? Wer geht, wer kommt? Oh Gott. Boah. Welche Formate werden nochmal reingesetzt? Können wir gerne machen? Also ich möchte mich da bitte gerne rausnehmen. Ich fühle mich geistig nicht mehr in der Lage für eine Prediction. Ich habe Wer nur geht als, das? kleine, Was, als kleine, kleine Einordnung, ne, für unsere Leute, die jetzt, also die uns zuhören, die es nicht wissen. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob ihr, falls ihr zufällig einen Game Talk gehört habt vom Ende letzten Jahres, da hat Ilias am Anfang gesagt, ja, ich habe gerade, wir haben gerade irgendwie 6 Stunden Dings, was war's, Wie ihr wahrscheinlich. Plauschangriff Ach so, aufgenommen. okay. Und ja, wir sind eigentlich jetzt schon kaputt und so. Und bei mir war es halt vor dieser Aufnahme, habe ich 3,5 Stunden einen anderen Podcast aufgenommen. Also ich bin einfach kaputt. Also ich mache es nur kurz. Ich predikte, dass dieses Jahr Haus an Haus kommt und im Oh Dezember ja. Morrison Manor die Fortsetzung. Boah. Berlin. Also Molten Manor gehe ich auch davon aus, dass da dieses Jahr wieder mindestens eine Folge kommt, wobei ich vermute, dass sie sowieso wieder zwei Folgen machen müssen, um damit Ja, es durchzukommen. können sein, ja. Und puh, Haus an Haus, weiß ich nicht. Aber ich schätze, was könnte ich denn mal raushauen, was wiederkommt? Ich sage einfach mal so ein Fußballgolf machen sie nochmal. Ja. Ist auch ganz gut, ja. Ja. Ansonsten fällt mir jetzt so gar nichts ein. Ich kann dir sagen, was sie nicht wieder machen. Ja. E3 in Ja, okay. L.A. Weil die gibt's nicht mehr. Aber was wir jetzt noch kurz machen können, Flo, dazu bist du bestimmt auch noch in der Lage. Ja, klar. Gut. Wie, Was waren denn jetzt, wo wir jetzt so das ganze Jahr, zumindest das ganze Jahr, das wir abgedeckt haben mit unseren eigenen Folgen. Was waren denn so eure Jahreshighlights? So ohne Reihenfolge einfach eins, zwei, drei Sachen, die ihr Ja. so herausheben würdet. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man Telemar reinzählen kann. Das Finale war dieses So, Jahr. weil das würde ich auf jeden Fall nennen wollen. Das war einfach richtig gut. Also im Grunde ist es ja auch jetzt bei unserer Besprechung schon so ein bisschen rausgekommen, so was, glaube ich, so die Sachen sind, die man besonders cool fand. Ich gucke gerade nochmal durch, ich scroll gerade nochmal durch zur Sicherheit. Auf jeden Fall, Last Man Standing war eine coole Sache. Der Gamathlon, den habe ich vorhin schon mal, also den würde ich noch höher, also fand ich wirklich richtig, richtig gut. Da freue ich mich drauf, wenn das weitergeht. Morrigan Manor natürlich, richtig stark. Auch Nerd Commander würde ich noch nennen und für mich aber das absolute Jahreshighlight Game 2 300. Also da kommt nichts ran, nicht mal ansatzweise. Okay. Jetzt hast du aber, glaube ich, alles gesagt, was ich auch gesagt hätte. Also Ja, Gamathlon hätte sorry. ich jetzt. Also ich fand den Gamathlon an sich vom Event her, fand ich den besser als Nerd Commander. Also ich wäre, Pen and Paper nehme ich jetzt raus, weil das ist einfach für mich jetzt so irgendwie ein anderes Genre. Also Gamathlon ist für mich das beste Event gewesen in dem Jahr. Ja. Würde ich mir jetzt auch am meisten die wünschen. Also wenn ich jetzt von den ganzen Events, würde ich jetzt, also noch also weniger Nerd Commander, eher Gamathlon, fand ich einfach da spannender. Da würde ich dich auf jeden Fall, also da würde ich dir recht geben, wenn wir jetzt sagen, okay, wir nehmen nur die, die wirklich diesen klassischen Event-Charakter haben, sage ich mal, dann wäre für mich auch Gamathlon auf Platz 1. Ja, ich überlege gerade, ich fand der Last Bean Standing auch richtig gut. Mhm. Das ist, glaube ich, auch geplant, dass das wiederkommt, oder? Stimmt, ich glaube, sowas hatten sie zumindest gesagt. Das war ja auch Jahresanfang, das könnte was sein, was jetzt sogar relativ früh wiederkommt. Mhm. Ja, mal schauen. Ich tue mir echt schwer mit der Reihenfolge, wenn ich jetzt die drei Sachen sage. Also ich habe bei mir keine Reihenfolge wirklich so gesagt, sag ich mal, aber ja, keine Ahnung. Ich kann bloß sagen, manches finde ich noch besser. So, Ja, also ich glaube, ich fand Last Bean Standing sogar noch besser als den Gamathlon. Okay. So, weil eben so viele Leute dran beteiligt waren. Ja. Und Nerd Commander, das ist noch so ein bisschen dahinter. Gut, das war jetzt halt auch nicht so das Riesen. Ja, wobei, es waren auch viele Leute dabei eigentlich, wenn man es so überlegt. Weil es waren die ganzen Spieler dabei. Also, die Spiele spielen mussten. Ja. Aber ich glaube, ihr hört schon, wir sind uns da alle sehr einig, was so die Highlights waren. Molten Männer natürlich auch. Also, aber Nerd Commander fand ich von der Idee her so super. Die Umsetzung finde ich halt, da geht noch mehr. Aber ich fand das so genial, dass die in die Teams sich vorher zugeschaffelt haben, also dass die so ausgelost wurden, dass die auf einer Taktikkarte alle geschaut haben, die selber gestaltet war, also die es so vorher nicht gab, die nicht einfach irgendwie kopiert war, sondern die halt wirklich RBTV Input hatte. Und dann halt, also so dieses, wir haben jetzt hier die Gladiatoren, lassen die jetzt gegeneinander ankämpfen, so ein bisschen, irgendwie hatte das sowas. Also ich mochte die Idee und aber ich fand von der Umsetzung, da geht noch mehr. Und da fand ich fast schon wieder lame, dann dieses Ego-Shooter, dann One, also ein Hit, das war halt irgendwie so, okay, muss jetzt nicht 5 Minuten gehen, aber dann doch, dann lasst sie doch nicht zocken, dann macht irgendwas für anderes. Also dann, weiß ich nicht. Mir fällt gerade noch eine Sache ein, die wir nicht genannt haben. Es kann auch sein, dass wir die tatsächlich nicht besprochen haben. Ich habe es vorhin schon mal so kurz erwähnt, ich würde es aber trotzdem noch mal sagen wollen, weil ich weiß, also mich persönlich spricht es leider nicht an, aber ich weiß halt, dass das auch von anderen Leuten mit Sicherheit ein großes Highlight des Jahres war. Also nicht unbedingt das Highlight, aber schon eins. Und zwar das Risiko Herr der Ringe. Oh, stimmt. Mhm. Ja. Ich weiß leider nicht mehr genau, wann das war, aber ja. Gefühlt war das auch eher so Herbst. Ja, ich glaube, ich hätte auch jetzt gesagt, auf jeden Fall zweite Jahreshälfte. Ja, das ist noch nicht so lange her jetzt, aber ja, gut, ich glaube, damit haben wir 2023 erstmal erschöpfend besprochen. Ja. Eine kleine Sache habe ich noch. Ich habe noch einen Wunsch, einen Formatwunsch. Ja, ich weiß, dass hier alle wohnen, zuhören und ja immer auf meine Tipps warten. Ich wünsch mir einen Schlag den Ede, also so einen Schlag den Raab-Klon, aber mit Ede, wo. Aber warum denn mit Ede? der eskaliert doch nach Spiel 2. Ja, weil Ede, der kann Grizzlybär bekämpfen. Genau. Und ist super in Tennis und. Und er ist einfach Street Fighter, er fordert den Großmeister im Schach raus und Ede ist einfach der Beste und ich möchte einfach sehen, wie er in einem Schlag den Ede herausgefordert wird. Das muss aber auch kein Zuschauer sein, sondern irgendwelche anderen Streamer, die in verschiedenen Disziplinen gegen Ede antreten. Ja, oder in jedem Spiel ein anderer Streamer. Oh. Ja, und ich habe auch gerade gesagt, ja harter, gedacht, harter, harter Hund. Ob man sagt, schlag den oder schlag RBTV oder so, dann nimmt man immer so die Besten die in der Kategorie oder so. Das wäre aber, Das ist wieder Haus an Haus dann eigentlich. Ja, stimmt, irgendwo. Das ist eigentlich wieder Haus an Haus, so ein bisschen. Aber so ein Schlag den Raab-Klon, so mit so einfach diesen kleinen Spielchen, so, keine Ahnung, Tor wand schießen und den ganzen Kram und dann einfach, aber nur immer Ede. nur immer Ede. Du willst, immer Ede. Du willst den armen Mann einfach leiden sehen. Ja. Genau. Vielleicht, vielleicht. Na gut. Naja. Ich würde sagen, machen wir erstmal Schluss für heute und wir kommen ganz bald wieder mit einer regulären Folge. Wir haben ja, aber jetzt gibt es halt auch viel zu besprechen eigentlich gerade, vor allem dann ab nächste Woche mit Geburtstag noch und so und gerade jetzt ist ja wieder Pen and Paper gewesen, also gibt genug. Ja, ich glaube, wir können noch nicht genau sagen, wann, aber wirklich, wir versuchen so schnell wie möglich wieder zu schaffen, dass zumindest zwei von uns da sind, damit wir dann wieder auf aktuellen Stand kommen. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann sage ich mal auf Wiederhören. Danke für das letzte Jahr. Zuhören und kommentieren und Hinweise geben. Macht immer noch Spaß, das Ganze. Und vielen Dank. Das hättest du jetzt mit mehr Elan sagen können, aber ich bin nicht so der elanvollste Mensch. Ja. Immer noch Spaß. Ja. So kennen wir dich. Ja. Immer noch Spaß. Ja, ja, geil, habe ich Bock drauf, sag ich nur. Genau. Ja, ja, geil, hab ich Bock drauf. Ja, nun, also das dann war leider nicht in diesem Jahr. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.